Teil 1 von Die Serapionsbrüder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Teil 1 von Die Serapionsbrüder von E.T.A. Hoffmann. Die Serapionsbrüder. Stellt man sich auch an, wie man wolle, nicht wegzuleugnen, nicht wegzubannen, ist die bittere Überzeugung, dass nimmer, nimmer wiederkehrt, was einmal gewesen. Eitles Mühen, sich entgegenzustemmen der unbezwinglichen Macht der Zeit, die fort und fort schafft in ewigem Zerstören. Nur die Schattenbilder des in tiefer Nacht versunkenen Lebens bleiben zurück und walten in unserem Innern und necken und höhnen uns oft wie spukhafte Träume. Aber, Toren, wähnen wir das, was unsere Gedanken, unser eigenes Ich geworden, noch außer uns auf der Erde zu finden, blühend in unvergänglicher Jugendfrische? Die Geliebte, die wir verlassen, der Freund, von dem wir uns trennen mussten, verloren sind beide für uns auf immer. Die, die wir vielleicht nach Jahren wiedersehen, sind nicht mehr dieselben, von denen wir schieden. Und sie finden ja auch uns nicht mehr wieder. So sprach Lothar, indem er heftig vom Stuhl aufsprang, dicht an den Kamin heranschritt und, die Arme übereinander geschlagen, mit finsterm Blick in das lustig knisternde Feuer hineinstarrte. »Wenigstens«, begann jetzt Theodor, »wenigstens, lieber Freund Lothar, bewährst du dich insofern ganz als denselben, von dem ich vor 12 Jahren schied, als du noch ebenso wie damals geneigt bist, nur im Mindesten schmerzlich berührt, dich allem Unmut rücksichtslos hinzugeben. Wahr ist es, dass ich, Ottmar und Cyprian, wir alle fühlen es gewiß ebenso lebhaft als du, dass unser erstes Beisammensein nach langer Trennung gar nicht so erfreulich ist, als wir es uns wohl gedacht haben mochten. Wälze die Schuld auf mich, der ich aus einer unserer unendlichen Gassen in die andere lief, der ich nicht abließ, bis ich euch heute Abend hier vor meinem Kamin zusammengebracht hatte. Gescheiter wär's vielleicht gewesen, hätte ich unser Wiedersehen dem günstigen Zufall überlassen. Aber unerträglich war mir der Gedanke, dass wir, die wir jahrelang durch herzliche Liebe, durch ein gleiches schönes Streben in Kunst und Wissenschaft innig verbunden, zusammenlebten, die nur der wilde Orkan, wie er daherbraust in der verhängnisvollen Zeit, die wir durchlebt, auseinanderschleudern konnte, dass wir, sage ich, auch nur einen Tag in demselben Hafen geankert haben sollten, ohne uns mit leiblichen Augen zu schauen, wie wir es unterdessen mit geistigen getan. Und nun sitzen wir schon ein paar Stunden zusammen und quälen uns mörderlich ab mit dem Enthusiasmus unserer frisch blühenden Freundschaft. Und keiner hat bis zu diesem Augenblick etwas Gescheites zu Markte gebracht, sondern nur fades, langweiliges Zeug geschwatzt zum Bewundern. Und woher kommt das alles anders, als dass wir insgesamt recht kindische Kinder sind, dass wir glaubten, es werde nun gleich wieder fortgehen in derselben Melodie, die wir vor 12 Jahren abbrachen. Lothar sollte uns vielleicht wieder zum ersten Mal Tiecks Zerbino vorlesen und ausgelassene, jauchzende, jubelnde Lust uns alle erfassen. Oder Cyprian müsste vielleicht irgendein fantastisches Gedicht oder wohl gar eine ganze überschwängliche Oper mitgebracht haben und ich sie zur Stelle komponieren und auf demselben lendenlahmen Pianoforte wie vor 12 Jahren losdonnern, dass alles an dem armen, lebenssatten Instrumente knackt und ächzt. Oder Lothar müsste erzählen von irgendeiner herrlichen Rarität, die er aufgespürt, von einem auserlesenen Wein, von einem absonderlichen Hasenfuß etc. und uns alle in Feuer und Flamme setzen und uns aufregen zu allerlei sehr seltsamen Anschlägen, wie wir beides zu genießen und zu verarbeiten gedächten, auserlesenen Wein und absonderlichen Hasenfuß. Und da das alles nun nicht geschehen ist, schmollen wir insgeheim aufeinander, und jeder denkt vom andern, »Ei, es ist der Gute so ganz und gar nicht mehr derselbe, daß der sich so ändern könnte, nimmermehr hätt ich das gedacht. Ja, freilich sind wir alle nicht mehr dieselben. Daß wir 12 Jahre älter geworden, daß sich wohl mit jedem Jahr immer mehr und mehr Erde an uns ansetzt, die uns hinabzieht aus der luftigen Region, bis wir am Ende unter die Erde kommen, das will ich gar nicht in Anschlag bringen. Aber wen von uns hat indessen nicht der wilde Strudel von Ereignis zu Ereignis, ja von Tat zu Tat fortgerissen? Konnte denn alles Schrecken, alles Entsetzen, alles Ungeheure der Zeit an uns vorübergehen, ohne uns gewaltig zu erfassen, ohne tief in unser Inneres hinein seine blutige Spur einzugraben? Darüber erbleichen die Bilder des früheren Lebens, und fruchtlos bleibt nun das Mühen, sie wieder aufzufrischen. Mag es aber auch sein, dass manches, was uns damals im Leben, ja an und in uns selbst als hoch und herrlich erschien, jetzt merklich den blendenden Glanz verloren, da unsere Augen durch stärkeres Licht verwöhnt, die innere Gesinnung, aus der unsere Liebe entsprossen, ist doch wohl geblieben. Ich meine, ein jeder glaubt doch wohl noch vom andern, daß er was Erkleckliches tauge und inniger Freundschaft wert sei. Lasst uns also die alte Zeit und alle alten Ansprüche aus ihr her vergessen und von jener Gesinnung ausgehend versuchen, wie sich ein neues Band unter uns verknüpft. »Dem Himmel sei Dank«, unterbrach hier Ottmar den Freund, »dem Himmel sei Dank, dass Lothar es nicht mehr aushalten konnte in unserem närrischen, verzwickten Wesen, und dass du, Theodor, gleich das schadenfrohe Teufelchen festpackst, das uns alle neckt und quält. Mir wolltest die Kehle zuschnüren, dies gezwungene, fatale Freudigtun, und ich fing gerade an, mich ganz entsetzlich zu ärgern, als Lothar losfuhr. Aber nun Theodor gerade heraus gesagt hat, woran es liegt, fühle ich mich euch allen um vieles näher gerückt, und es ist mir so, als wolle die alte Gemütlichkeit, mit der wir uns sonst zusammenfanden, alle unnützen Zweifel wegbannend wieder die Oberhand gewinnen. Theodor hat recht. Mag denn die Zeit auch vieles umgestaltet haben, fest steht doch in unserem Innern der Glaube an uns selbst. Und hiermit erkläre ich die Präliminarien unseres neuen Bundes feierlich für abgeschlossen und setze fest, dass wir uns jede Woche an einem bestimmten Tage zusammenfinden wollen, denn sonst verlaufen wir uns in der großen Stadt hierhin, dorthin und werden auseinandergetrieben noch ärger als bisher.« »Herrlicher Einfall«, rief Lothar, »füge doch sogleich, lieber Ottmar, gewisse Gesetze hinzu, die bei unseren bestimmten wöchentlichen Zusammenkünften stattfinden sollen, zum Beispiel, dass über dieses oder jenes gesprochen oder nicht gesprochen werden darf, oder dass jeder gehalten sein soll, 3-mal witzig zu sein, oder dass wir ganz gewiss jedes Mal Sardellensalat essen wollen. Auf diese Art bricht dann alle Philisterei auf uns ein, wie sie nur in irgendeinem Club grünen und blühen mag. Glaubst du denn nicht, Ottmar, dass jede bestimmte Verabredung über unser Beisammensein sogleich einen lästigen Zwang herbeiführt, der mir wenigstens allen Genuss verleidet? Erinnere dich doch nur des tiefen Widerwillens, den wir ehemals gegen alles hegten, was sich nur im Mindesten als Club, Ressource oder wie sonst solch eine tolle Anstalt heißen mag, in der Langeweile und Überdruss systematisch gehandhabt werden, gestalten wollten, und nun versuchst du selbst, das vierblättrige Kleeblatt, das nur natürlich, ohne Zwang des Gärtners emporkeimt, in solch böse Form einzuzwängen. Unser Freund Lothar, begann Theodor, lässt nicht so leicht ab von seinem Unmut, das wissen wir ja alle ebenso, als dass er in solch böser Stimmung Gespenster sieht, mit denen er wacker herumkämpft, bis er, todmüde, selbst eingestehen muß, dass es nur Gespenster waren, die das eigene liebe Ich schuf. Wie ist es nur möglich, Lothar, dass du bei Ottmars harmlosem und dabei höchst vernünftigem Vorschlag sogleich an Clubs und Ressourcen denkst und an alle Philisterei, die damit notwendig verknüpft ist? aber dabei ist mir ein ganz ergötzliches Bild aus unserem frühern Leben aufgegangen. Erinnerst du dich wohl noch der Zeit, als wir das erste Mal die Residenz verließen und nach dem kleinen Städtchen P. zogen? Anstand und Sitte verlangten es, wir mussten uns sofort in den Club aufnehmen lassen, den die sogenannten Honoratioren der Stadt bildeten. Wir erhielten in einem feierlichen, im strengsten Geschäftsstil abgefassten Schreiben die Nachricht, dass wir nach geschehener Stimmensammlung wirklich als Mitglieder des Clubs aufgenommen worden, und dabei lag ein wohl 15 bis 20 Bogen starkes, sauber gebundenes Buch, welches die Gesetze des Clubs enthielt. Diese Gesetze hat ein alter Rat verfasst, ganz in der Form des preußischen Landrechts, mit der Einteilung in Titel und Paragraphen. Etwas Ergötzlicheres könnte man gar nicht lesen. So war ein Titel überschrieben »Von Weibern und Kindern und deren Befugnisse und Rechten«, worin dann nichts Geringeres sanktioniert wurde, als dass die Frauen der Mitglieder jeden Donnerstag und Samstags des Abends in dem Lokal des Clubs Tee trinken, zur Winterzeit aber sogar 4 oder 6 Mal tanzen durften. Wegen der Kinder waren die Bestimmungen schwieriger und kritischer, da der Jurist die Materie mit ungemeinem Scharfsinn behandelt und unmündige, mündige, minderjährige oder unter väterlicher Gewalt stehende Personen sorglich unterschieden hatte. Die Unmündigen wurden gar hübsch ihrer moralischen Qualität nach in artige und unartige Kinder eingeteilt und letzteren der Zutritt in den Club unbedingt untersagt, als dem Fundamentalgesetz entgegen. Der Club sollte durchaus nur ein Artiger sein. Hierauf folgte unmittelbar der merkwürdige Titel von Hunden, Katzen und anderen unvernünftigen Kreaturen. Niemand solle, hieß es, irgendein schädliches wildes Tier in den Club mitbringen. Hatte also ein Klubist sich etwa einen Löwen, Tiger oder Parder als Schoßhund zugelegt, so blieb alles Mühen vergebens, die Bestie in den Club einzuführen. Selbst mit geschnittenen Haaren und Nägel verwehrten unbedingt die Vorsteher dem tierischen Schismatiker den Eintritt. Waren doch selbst gescheite Pudel und gebildete Möpse für nicht klubfähig erklärt und durften nur ausnahmsweise zur Sommerzeit, wenn der Club im Freien speiste, auf den Grund der nach Betrachtung des Ausschusses erteilten Erlaubniskarte mitgebracht werden. Wir, ich und Lothar, erfanden die herrlichsten Zusätze und Deklarationen zu diesem tiefsinnigen Kodex, die wir in der nächsten Sitzung mit dem feierlichsten Ernst vortrugen und zu unserer höchsten Lust es dahin brachten, dass das unsinnigste Zeug mit großer Wichtigkeit debattiert wurde. Endlich merkte dieser, jener den heillosen Spaß, und man traute uns nicht mehr, doch geschah nicht, was wir wollten. Wir glaubten nämlich, dass der förmliche Bann über uns ausgesprochen werden würde. »Ich erinnere mich der lustigen Zeit gar wohl«, sprach Lothar, »und bemerke zu meinem nicht geringen Verdruß, dass dergleichen Mystifikationen mir jetzt schlecht geraten würden. Viel zu schwerfällig bin ich geworden und sehr geneigt, darüber mich zu ärgern, was mich sonst zum Lachen reizte.« »Das glaub ich nun und nimmermehr«, fiel Ottmar ein. »Überzeugt bin ich vielmehr, Lothar, dass nur der Nachhall irgendeines feindlichen Ereignisses gerade heute in deiner Seele stärker nachtönt als sonst. Aber ein neues Leben wird bald wie Frühlingshauch dein Inneres durchwehen. In ihm verklingt der Misston, und du bist wieder ganz der alte, gemütliche Lothar, der du sonst warst vor 12 Jahren. Euer Club in P. hat mich übrigens an einen anderen erinnert, dessen Stifter von dem herrlichsten Humor beseelt gewesen sein muß, und der in der Tat nicht wenig an den prächtigen Narrenorden erinnert. Denkt euch eine Gesellschaft, die durchaus organisiert ist wie ein Staat, ein König, Minister, Staatsräte etc. Die einzige Tendenz, der ganze Zweck dieser Gesellschaft war, gut zu essen und noch besser zu trinken. Deshalb geschahen die Versammlungen in dem Hotel der Stadt, wo die beste Küche und der beste Kellner anzutreffen. Hier wurde nun ernst und feierlich verhandelt über das Wohl und Wehe des Staats, das in nichts anderem bestand als eben in guten Schüsseln und auserlesenem Wein. So berichtete der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, dass in einer entfernten Handlung der Stadt vorzüglicher Rheinwein angekommen. Sogleich wird eine Sendung dorthin beschlossen. Männer von vorzüglichem Talent, das heißt mit auserlesener Weinzunge, werden gewählt, sie erhalten weitläufige Instruktionen und der Minister der Finanzen weiset einen außerordentlichen Fonds an, die Kosten der Gesandtschaft und des Ankaufs bewährt gefundener Ware zu bestreiten. So gerät alles in Bestürzung, weil ein Ragout missraten, es werden Memoirs gewechselt, harte Reden über das bedrohliche Ungewitter, das über den Staat heraufgezogen. So tritt der Staatsrat zusammen, um zu beschließen, ob und von welchem Weine heute der kalte Punsch zu bereiten. In tiefes Nachdenken versunken, hört der König den Vortrag im Kabinett an. Er nickt, das Gesetz vom kalten Punsch wird gegeben und die Ausführung dem Minister des Innern übertragen. Der Minister des Innern kann aber schwachen Magens halber nicht Zitronensäure vertragen, er schält daher Pomeranzen in das Getränk. Und durch ein neues Gesetz wird der kalte Punsch dahin deklariert, dass er Kardinal sei. So werden Künste und Wissenschaften beschützt, indem der Dichter, der ein neues Trinklied gedichtet, sowie der Sänger, der es komponiert und abgesungen, vom König das Ehrenzeichen der roten Hahnenfeder erhält und beiden die Erlaubnis erteilt wird, eine Flasche Wein mehr zu trinken als gewöhnlich, das heißt auf ihre Kosten. Übrigens trug der König, repräsentierte er seine Würde, eine ungeheure Krone, aus goldenem Pappendeckel geschnitten, sowie Zepter und Reichsapfel. Die Großen des Reiches schmückten sich dagegen mit seltsam geformten Mützen. Das Symbol der Gesellschaft bestand in einer silbernen Büchse, auf der ein stattlicher Hahn, die Flügel ausgebreitet, krähend sich mühte, Eier zu legen. Rechnet man zu dem allen, dass wenigstens zu der Zeit, als mich der Zufall in diese höchst herrliche Gesellschaft brachte, es gar nicht an geistreichen, der Rede mächtigen Mitgliedern fehlte, die, von der tiefsten Ironie des Ganzen ergriffen, ihre Rolle wacker durchführten, so werdet ihr mir's glauben, dass nicht so leicht mich ein Scherz so angeregt, ja so begeistert hat als dieser. »Ich gebe«, sprach Lothar, »der Sache meinen vollsten Beifall, nur begreife ich doch nicht, wie es auf die Länge damit gehen konnte. Der beste Spaß stumpft sich ab, vollends, wenn er so dauernd und dabei doch wieder so systematisch getrieben wird, wie in deiner Gesellschaft, in deiner Loge zum eierlegenden Hahn wirklich geschah. Ihr habt beide, Theodor und Ottmar, nun erzählt von großen, breiten Clubs mit Gesetzen und fortwuchernden Mystifikationen. Lasst mich des einfachsten Clubs erwähnen, der wohl auf der Welt existiert haben mag. In einem kleinen polnischen Grenzstädtchen, das ehemals von den Preußen in Besitz genommen, waren die einzigen deutschen Offizianten ein alter, invalider Hauptmann als Posthalter angestellt und der Akziseeinnehmer. Beide kamen jeden Abend auf den Schlag 5 Uhr in die einzige Kneipe, die es an dem Orte gab, und zwar in einem Kämmerchen zusammen, das sonst niemand betreten durfte. Gewöhnlich saß der Akziseeinnehmer schon vor seinem Kruge Bier, die dampfende Pfeife im Munde, wenn der Hauptmann eintrat. Der setzte sich mit den Worten »Wie geht's, Herr Gevatter?« dem Einnehmer gegenüber an den Tisch, zündete die schon gestopfte Pfeife an, zog die Zeitungen aus der Tasche, fing an, emsig zu lesen und schob die gelesenen Blätter dem Einnehmer hin, der ebenso emsig las. In tiefem Schweigen bliesen sich beide nun den dicken Tabaksqualm ins Gesicht, bis auf den Glockenschlag 8 Uhr der Einnehmer aufstand, die Pfeife ausklopfte und mit den Worten »Ja, so geht's, Herr Gevatter«, die Kneipe verließ. Das nannten denn beide sehr ernsthaft unsere Ressource. »Sehr ergötzlich«, rief Theodor, »und wer in diese Ressource als ehrenwertes Mitglied recht hineingetaugt hätte, das ist unser Cyprian. Der hätte gewiß niemals die feierliche Stille unterbrochen durch unzeitiges Schwatzen. Er scheint gleich den Kamaldulenser Mönchen das Gelübde des ewigen Stillschweigens abgelegt zu haben, denn bis jetzt ist auch nicht ein einziges Wörtlein über seine Lippen gekommen. Cyprian, der in der Tat bis dahin geschwiegen, seufzte auf, wie aus einem Traum erwachend, warf dann den Blick in die Höhe und sprach mit mildem Lächeln: »Ich will euch gerne gestehen, dass ich nun heute durchaus nicht die Erinnerung an ein seltsames Abenteuer loswerden kann, das ich vor mehreren Jahren erlebte, und wohl geschieht es, dass dann, wenn innere Stimmen recht laut und lebendig ertönen, der Mund sich nicht öffnen mag zur Rede. Doch ging nichts an mir vorüber, was bis jetzt zur Sprache kam, und ich kann darüber Rechenschaft geben. Fürs Erste hat Theodor ganz recht, dass wir alle kindischerweise glaubten, gleich da wieder anfangen zu können, wo wir vor 12 Jahren stehen blieben, und da dies nicht geschah, nicht geschehen konnte, aufeinander schmolten. Ich behaupte aber, dass, trabten wir wirklich gleich in demselben Gleise fort, nichts in der Welt uns mehr als eingefleischte Philister kundgetan hätte. Mir fallen dabei jene Philosophen ein, doch das muss ich fein ordentlich erzählen. Denkt euch 2 Leute. Ich will sie Sebastian und Ptolemäus nennen. Denkt euch also, dass diese auf der Universität zu K. mit dem größten Eifer die kantische Philosophie studieren und sich beinahe täglich in den heftigsten Disputationen über diesen, jenen Satz erleben. Eben in einem solchen philosophischen Streit, eben in dem Augenblick, als Sebastian einen kräftigen, entscheidenden Schlag geführt und Ptolemäus sich sammelt, ihn wacker zu erwidern, werden sie unterbrochen, und der Zufall will es, dass sie sich nicht mehr in K. zusammentreffen. Der eine geht hierhin, der andere dorthin. Beinahe 20 Jahre sind vergangen, da sieht Ptolemäus in B. auf einer Straße eine Figur vor sich herwandeln, die er sogleich als seinen Freund Sebastian erkennet. Er stürzt ihm nach, klopft ihm auf die Schulter, und als Sebastian sich umschaut, fängt Ptolemäus sogleich an: »Du behauptest also, dass...« Kurz, er führt den Schlag, zu dem er vor 20 Jahren ausgeholt. Sebastian lässt alle Miene springen, die er in K. angelegt hat. Beide disputieren 2, 3 Stunden hindurch, straßauf, straßab wandelnd. Beide geben sich ganz erhitzt das Wort, den Professor selbst zum Schiedsrichter aufzufordern, nicht bedenkend, dass sie in B. sind, dass der alte Immanuel schon seit vielen Jahren im Grabe ruht, trennen sich und finden sich nie mehr wieder. Diese Geschichte, die das Eigentümliche für sich hat, dass sie sich wirklich begeben, trägt für mich wenigstens beinahe etwas Schauerliches in sich. Ohne irgendeines Entsetzens kann ich nicht diesen tiefen, gespenstischen Philetrismus anschauen. Ergötzlicher war mir unser alter Kommissionsrat, den ich auf meiner Herreise besuchte. Er empfing mich zwar recht herzlich, indessen hatte sein Betragen etwas Ängstliches, Gedrücktes, das ich mir gar nicht erklären konnte, bis er eines Tages auf einem Spaziergange mich bat, ich möge doch um des Himmels willen mich wieder pudern und einen grauen Hut aufsetzen, sonst könnte er nicht an seinen alten Cyprianus glauben. Und dabei wischte er sich den Angstschweiß von der Stirne und flehte mich an, seine Treuherzigkeit doch nur ja nicht übel zu nehmen. Also, wir wollen keine Philister sein. Wir wollen nicht darauf bestehen, jeden Faden, an dem wir vor 12 Jahren spannen, nun fortzuspinnen. Wir wollen uns nicht daran stoßen, dass wir andere Röcke tragen und andere Hüte. Wir wollen andere sein als damals und dennoch wieder dieselben. Das ist nun ausgemacht. Was Lothar ohne eigentlichen Anlass über das Unwesen der Clubs und Ressourcen gesagt hat, mag richtig sein und beweisen, wie sehr der arme Mensch geneigt ist, sich das letzte Restchen Freiheit zu verdämmen und überall ein künstlich Dach zu bauen, wo er doch allenfalls zum hellen, heitern Himmel hinaufschauen könnte. Aber was geht uns das an? Auch ich gebe meine Stimme zu Ottmars Vorschlag, dass wir uns wöchentlich an einem bestimmten Tage zusammenfinden sollen. Ich denke, die Zeit mit ihren wunderbarsten Ereignissen hat dafür gesorgt, dass wir, lag auch wirklich, wie ich indessen gar nicht glauben und zugeben will, einige Anlage dazu in unserem Innern, keine Philister werden konnten.

daß wohl freilich kein Historiker der Welt das alles so genau wissen könne als er, der es ja aus dem Munde der handelnden Personen selbst hätte, die ihn besucht. Ich mußte B verlassen und kehrte erst nach 3 Jahren wieder zurück. Es war später Herbst, in der Mitte des Novembers, wenn ich nicht irre, gerade der 14., als ich hinauslief, um meinen Anachoreten aufzusuchen. Von weitem hörte ich den Ton der kleinen Glocke, die über seiner Hütte angebracht war, und fühlte mich von seltsamen Schaudern, von düsteren Ahnungen durchbebt. Ich kam endlich an die Hütte, ich trat hinein. Serapion lag ausgestreckt, die Hände auf der Brust gefaltet, auf seinen Binsenmatten. Ich glaubte, er schliefe. Ich trat näher heran, da merkte ich es wohl. Er war gestorben. »Und du begrubst ihn mit Hilfe zweier Löwen«, so unterbrach Ottmar den Freund. »Wie? Was sagst du?« rief Cyprian ganz erstaunt. »Ja«, fuhr Ottmar fort, »es ist nicht anders. Schon im Walde, noch ehe du Serapions Hütte erreicht hattest, begegneten dir seltsame Ungeheuer, mit denen du sprachst. Ein Hirsch brachte dir den Mantel des heiligen Anastasius und bat dich, Serapions Leichnam darin einzuwickeln. Genug, dein letzter Besuch bei deinem wahnsinnigen Anachoreten gemahnt mich an jenen wundersamen Besuch, den Antonius dem Einsiedler Paulus abstattete und von dem der heilige Mann so viel fantastisches Zeug erzählt, dass man wohl wahrnimmt, wie es ihm ziemlich stark im Kopf spukte. Du siehst, dass ich mich auch auf die Legenden der Heiligen verstehe. Nun weiß ich, warum vor einigen Jahren deine ganze Fantasie von Mönchen, Klöstern, Einsiedlern, Heiligen erfüllt war. Ich merkte das aus dem Briefe, den du mir damals schriebst, und in dem ein solch eigener mystischer Ton herrschte, dass ich auf allerlei sonderbare Gedanken geriet. Irr ich nicht, so dichtetest du damals ein seltsames Buch, das auf den tiefsten katholischen Mystizismus basiert, so viel Wahnsinniges und Teuflisches enthielt, dass es dich hätte bei sanften, hochgescheiten Personen um allen Kredit bringen können. Gewiß spukte damals der höchste Serapion in dir.« »So ist es«, erwiderte Cyprian, »und ich möchte beinahe wünschen, jenes fantastische Buch, das indessen doch als Warnungszeichen den Teufel an der Stirn trägt, vor dem sich ein jeder hüten kann, nicht in die Welt geschickt zu haben. Freilich regte mich der Umgang mit dem Anachoreten dazu an. Ich hätte ihn vielleicht meiden sollen. Aber du, Ottmar, ihr alle kennt ja meinen besonderen Hang zum Verkehr mit Wahnsinnigen. Immer glaubte ich, dass die Natur gerade beim Abnormen Blicke vergönne in ihre schauerlichste Tiefe. Und in der Tat, selbst in dem Grauen, das mich oft bei jenem seltsamen Verkehr befing, gingen mir Ahnungen und Bilder auf, die meinen Geist zum besonderen Aufschwung stärkten und belebten. Mag es sein, dass die von Grund aus Verständigen diesen besonderen Aufschwung nur für den Paroxysmus einer gefährlichen Krankheit halten? Was tut das, wenn der der Krankheit Angeklagte sich nur selbst kräftig und gesund fühlt? »Das bist du ganz gewiß, mein lieber Cyprian«, nahm Theodor das Wort, »und das beweiset deine robuste Konstitution, um die ich dich beinahe beneiden möchte. Du sprichst von dem Blick in die schauerlichste Tiefe der Natur. Möge nur jeder sich vor einem solchen Blicke hüten, der sich nicht frei weiß von allem Schwindel. So wie du uns deinen Serapion dargestellt hast, wird wohl niemand leugnen, dass sein gutmütiger, stiller Wahnsinn gar nicht in Betracht kommen konnte, da der Umgang mit dem geistreichen, lebendigen Dichter kaum mit dem seinigen zu vergleichen. Gestehe aber nur ein, dass, vorzüglich da nun Jahre darüber vergangen, als du ihn lebend verließest, du uns seine Gestalt nur in vollem, glänzendem Licht, wie sie in deinem Innern lebt, darstellen konntest. Da aber behaupte ich meinerseits, dass mich wenigstens bei einem Menschen, der eben auf solche Weise wahnsinnig wie dein Serapion, die innere Angst, ja das Entsetzen nie verlassen würde. Schon bei deiner Erzählung, als Serapion seinen Zustand als den glücklichsten pries, als er dich so selig wünschte, als er selbst sich fühlte, standen mir die Haare zu Berge. Es wäre heillos, wenn der Gedanke dieses glücklichen Zustandes Wurzeln fassen im Gemüt und dadurch den wirklichen Wahnsinn herbeiführen könnte. Nie hätte ich mich schon deshalb Serapions Umgang hingegeben, und dann ist doch außer der geistigen Gefahr die leibliche zu fürchten, dass, wie der französische Arzt Pinel häufige Fälle anführt, von fixen Ideen Befallene oft plötzlich in Tobsucht geraten und wie ein wütendes Tier alles um sich her morden. »Theodor hat recht«, sprach Ottmar. »Ich tadle, o Cyprian, deinen närrischen Hang zur Narrheit, deine wahnsinnige Lust am Wahnsinn. Es liegt etwas Überspanntes darin, das dir selbst mit der Zeit wohl lästig werden wird. Dass ich Wahnsinnige fliehe wie die Pest, versteht sich wohl, aber schon Menschen mit überreizter Fantasie, die sich auf diese oder jene Weise spleenisch äußern, sind mir unheimlich und fatal.« »Du«, nahm Theodor das Wort, »du, lieber Ottmar, gehst hierin wieder offenbar zu weit, indem, wie ich wohl weiß, du alles, was sich von innen heraus im Äußern auf nicht gewöhnliche, etwas seltsame Weise gebärden will, hassest. Das Missverhältnis des innern Gemüts mit dem äußern Leben, welches der reizbare Mensch fühlt, treibt ihn wohl zu besonderen Grimassen, die die ruhigeren Gesichter, über die der Schmerz so wenig Gewalt hat als die Lust, nicht begreifen können, sondern sich nur darüber ärgern. Merkwürdig ist es aber, dass du, mein Ottmar, selbst so leicht verwunderlich geneigt bist, aus allen Schranken zu treten und schon oft den Vorwurf des vollkommensten Spleens auf dich geladen hast.« Ende von »Der Einsiedler Serapion«, gelesen von Hokus Pokus. Teil 3 von Die Serapionsbrüder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Serapionsbrüder von E.T.A. Hoffmann. Teil 3. Serapion und das serapiontische Prinzip. Dir kommt heute der arme Serapion nicht aus Sinn und Gedanken. Ich merke dir's an, dass nun, da du nur von ihm erzählt hast, du freier im Geiste geworden. Schau her in dieses merkwürdige Buch, in diesen herrlichen Hauskalender, der Aufschluss gibt über alles. Haben wir denn nicht heute den 14. November? War es nicht am 14. November, als du deinen einsiedlerischen Freund tot in seiner Hütte fandest? Und wenn du ihn auch nicht, wie Ottmar vorhin meinte, mit Hilfe zweier Löwen begrubst und ebenso wenig andere Wunder auf dich zutraten, so wurdest du doch gewiß bei dem Anblick deines sanft entschlafenen Freundes bis ins Innerste getroffen. Der Eindruck blieb unauslöschlich, und wohl mag es sein, dass der innere Geist mittels einer geheimnisvollen, dir selbst unbewussten Operation das Bild des verlorenen Freundes an seinem Todestage frischer gefärbt vorschiebt als sonst. Tu mir den Gefallen, Cyprianus, und füge Serapions Tode noch einige wunderbare Erscheinungen hinzu, damit dem zu einfachen Schluss der Begebenheit etwas abgeholfen werde. »Als ich«, sprach Cyprian, »tief bewegt, ja erschüttert von dem Anblick des Toten, aus der Hütte trat, sprang mir das zahme Reh, dessen ich früher gedachte, entgegen, helle Tränen perlten in seinen Augen, und die wilden Tauben umschwirrten mich mit ängstlichem Geschrei, mit banger Todesklage. Da ich aber zum Dorfe hinabstieg, um den Tod des Einsiedlers kundzutun, kamen mir die Bauern schon mit einer Totenbahre entgegen. Sie sagten, an dem Anziehen der Glocke zur ungewöhnlichen Stunde hätten sie gemerkt, dass der fromme Herr sich hingelegt zum Sterben und wohl schon wirklich gestorben sei. Dies ist alles, lieber Lothar, was ich dir auftischen kann, damit du deine Neckerei daran übst.« »Was sprichst du?« rief Lothar mit lauter Stimme, indem er sich vom Stuhle erhob. »Was sprichst du von Neckerei? Was glaubst du von mir, o mein Cyprianus? Bin ich nicht ein ehrliches Gemüt, ein rechtschaffener Charakter, fern von Lug und Trug, eine treuherzige Seele? Schwärme ich nicht mit den Schwärmern, fantasiere ich nicht mit den Phantasten, weine ich nicht mit den Weinenden, jubiliere ich nicht mit den Jubelnden? Aber schaue her, o mein Cyprianus, schaue nochmals in dies herrliche Werk voll unumstößlicher Wahrheit, in diesen sehr stattlichen Hauskalender. Bei dem 14. November findest du zwar den schnöden Namen Levin verzeichnet, aber werfe deinen Blick in diese katholische Kolonne. Da steht mit roten Buchstaben Serapion, Märtyrer. Also an dem Tage des Heiligen, für den er sich selbst hielt, starb dein Serapion. Heute ist Serapions Tag. Auf, ich leere dieses Glas zum Gedächtnis des Einsiedlers Serapion. Tut, meine Freunde, desgleichen. Aus ganzer Seele, rief Cyprian, und die Gläser erklangen. Überhaupt, fuhr nun Lothar fort, bin ich jetzt, nachdem ich mich recht besonnen, oder vielmehr, nachdem ich Theodor mit dem grässlichen, widrigen Krespel recht in Harnisch gebracht hat, mit Cyprians Serapion ganz ausgesöhnt. Noch mehr als das. Ich verehre Serapions Wahnsinn deshalb, weil nur der Geist des vortrefflichsten oder vielmehr des wahren Dichters von ihm ergriffen werden kann. Ich will mich nicht darauf als auf etwas Altes, zum Überdruss Wiederholtes beziehen, das sonst den Dichter und den Seher dasselbe Wort bezeichnete. Aber gewiss ist es, dass man oft an der wirklichen Existenz der Dichter ebenso sehr zweifeln möchte, als an der Existenz verzückter Seher, welche die Wunder eines höheren Reichs verkünden. Woher kommt es denn, dass so manches Dichterwerk, das keineswegs schlecht zu nennen, wenn von Form und Ausarbeitung die Rede, doch so ganz wirkungslos bleibt wie ein verbleichtes Bild, dass wir nicht davon hingerissen werden, dass die Pracht der Worte nur dazu dient, den innern Frost, der uns durchgleitet, zu vermehren? Woher kommt es anders, als dass der Dichter nicht das wirklich schaute, wovon er spricht, dass die Tat, die Begebenheit, vor seinen geistigen Augen sich darstellend mit aller Lust, mit allem Entsetzen, mit allem Jubel, mit allen Schaudern ihn nicht begeisterte, entzündete, so daß nur die innere Flamme ausströmen durfte in feurigen Worten? Vergebens ist das Mühen des Dichters, uns dahin zu bringen, daß wir daran glauben sollen, woran er selbst nicht glaubt, nicht glauben kann, weil er es nicht erschaute. Was können die Gestalten eines solchen Dichters, der jenem alten Wort zufolge nicht auch wahrhafter Seher ist, anders sein als trügerische Puppen, mühsam zusammengeleimt aus fremdartigen Stoffen? Dein Einsiedler, mein Cyprianus, war ein wahrhafter Dichter. Er hatte das wirklich geschaut, was er verkündete, und deshalb ergriff seine Rede Herz und Gemüt. Armer Serapion, worin bestand dein Wahnsinn anders, als dass irgendein feindlicher Stern dir die Erkenntnis der Duplizität geraubt hatte, von der eigentlich allein unser irdisches Sein bedingt ist? Es gibt eine innere Welt, und die geistige Kraft, sie in voller Klarheit, in dem vollsten Glanze des regesten Lebens zu schauen, aber ist unser irdisches Erbteil, das eben die Außenwelt, in der wir eingeschachtet, als der Hebel wirkt, der jene Kraft in Bewegung setzt. Die innern Erscheinungen gehen auf in dem Kreise, den die Äußern um uns bilden und den der Geist nur zu überfliegen vermag in dunklen, geheimnisvollen Ahnungen, die sich nie zum deutlichen Bilde gestalten. Aber du, o mein Einsiedler, statuiertest keine Außenwelt. Du sahst den versteckten Hebel nicht, die auf dein Inneres einwirkende Kraft, und wenn du mit grauenhaftem Scharfsinn behauptetest, dass es nur der Geist sei, der sehe, höre, fühle, der Tat und Begebenheit fasse und also auch sich wirklich das begebe, was er dafür erkenne, so vergaßest du, dass die Außenwelt den in den Körper gebannten Geist zu jenen Funktionen der Wahrnehmung zwingt nach Willkür. Dein Leben, lieber Anachoret, war ein steter Traum, aus dem du in dem Jenseits gewiß nicht schmerzlich erwachtest. Auch dieses Glas sei noch deinem Gedächtnis dargebracht. »Findet ihr nicht«, sprach nun Ottmar, »dass Lothar seine Miene ganz verändert hat? Dank sei es deinem wohlbereiteten Getränk, Theodor, das alles sauertöpfische Wesen gänzlich niedergekämpft hat.« »Schreibt nur nicht«, nahm Lothar wieder das Wort, »mein erheitertes Wesen lediglich dem begeisternden Inhalt jener Vase zu. Ihr wisst ja, dass die bessere Stimmung mir kommen muss, ehe ich das Glas anrühre. Aber in der Tat, erst jetzt fühle ich mich wieder wohl und heimisch unter euch. Die seltsame Spannung, in der ich mich, zugestanden sei es, erst befand, ist vorüber. Und da ich unserem Cyprian, den wahnsinnigen Serapion, verziehen nicht allein, sondern diesen auch in der Tat liebgewonnen habe, so mag auch dem Freund Theodor sein fataler Krespel hingehen. Aber nun habe ich noch mancherlei zu reden mit euch. Mich bedünkt, es sei nun ausgemacht, dass, wie schon vorhin Theodor erwähnte, wir alle voneinander glauben, es sei etwas an uns dran, und jeder es wert hält, mit den anderen die alte Verbindung zu erneuern. Aber das Gewühl der großen Stadt, die Entfernung unserer Wohnungen, unser verschiedenartiges Geschäft wird uns auseinandertreiben. Bestimmen wir daher heute Tag, Stunde und Ort, wo wir uns wöchentlich zusammenfinden wollen. Noch mehr, es kann nicht fehlen, dass wir, einer dem andern, nach alter Weise manches poetische Produktlein, das wir unter dem Herzen getragen, mitteilen werden. Lasst uns nun dabei des Einsiedlers Serapion eingedenk sein. Jeder prüfe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkünden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden. Wenigstens strebe jeder recht ernstlich danach, das Bild, das ihm im Innern aufgegangen, recht zu fassen mit allen seinen Gestalten, Farben, Lichtern und Schatten, und dann, wenn er sich recht entzündet davon fühlt, die Darstellung ins äußere Leben zu tragen. So muß unser Verein, auf tüchtige Grundpfeiler gestützt, dauern und für jeden von uns allen sich gar erquicklich gestalten. Der Einsiedler Serapion sei unser Schutzpatron, er lasse seine Sehergabe über uns walten, seiner Regel wollen wir folgen als getreue Serapionsbrüder. »Ist denn«, sprach Cyprian, »ist denn unser Lothar nicht der verwunderlichste von allen verwunderlichen Menschen? Erst ist er es allein, der gegen Ottmars ganz vernünftigen Vorschlag, uns wöchentlich an einem bestimmten Tage zusammenzufinden, wütet und tobt, der ohne Ursache in das Kapitel von Clubs und Ressourcen gerät, sich über Gebühr ereifernd, und nun ist er es wieder, der die verworfenen Zusammenkünfte nicht allein nötig und ersprießlich findet, sondern auch schon an die Tendenz unseres Vereins denkt und an seine Regel. »Mag es sein«, erwiderte Lothar, »dass ich mich erst gegen alles Förmliche oder nur Bestimmte unserer Zusammenkünfte auflehnte. Es geschah in missmütiger Stimmung, die vorübergegangen. Sollte denn bei uns poetischen Gemütern und gemütlichen Poeten jemals eine Art Philistrismus einbrechen können? Einen gewissen Hang dazu tragen wir wohl in uns, streben wir nur wenigstens nach der sublimsten Sorte. Ein kleiner Beigeschmack davon ist zuweilen nicht ganz übel. Schweigen wir aber über alles Verfängliche unseres Vereins, das der Teufel schon von selbst hineintragen wird bei guter Gelegenheit, und sprechen wir von dem serapiontischen Prinzip. Was haltet ihr davon?« Theodor, Ottmar und Cyprian waren darin einig, dass ohne alle weitere Abrede sich die literarische Tendenz von selbst bei ihren Zusammenkünften eingefunden haben würde, und gaben sich das Wort, der Regel des Einsiedlers Serapion, wie sie Lothar sehr richtig angegeben, nachzuleben, wie es nur in ihren Kräften stehe, welches dann, wie Theodor sehr richtig bemerkte, eben nichts weiter heißen wollte, als dass sie übereingekommen, sich durchaus niemals mit schlechtem Machwerk zu quälen. In aller Fröhlichkeit stießen sie die Gläser zusammen und umarmten sich als getreue Serapionsbrüder. Ende von Serapion und das Serapiontische Prinzip. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 4 von Die Serapionsbrüder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Serapionsbrüder von E.T.A. Hoffmann. Teil 4. Eine Spukgeschichte. Ihr wisst, dass ich mich vor einiger Zeit, und zwar kurz vor dem letzten Feldzuge, auf dem Gute des Obristen von P. befand. Der Obrist war ein munterer, jovialer Mann, so wie seine Gemahlin die Ruhe, die Unbefangenheit selbst. Der Sohn befand sich, als ich dorten war, bei der Armee, so daß die Familie außer dem Ehepaar nur noch aus zwei Töchtern und einer alten Französin bestand, die eine Art von Gouvernante vorzustellen sich mühte, unerachtet die Mädchen schon über die Zeit des Gouvernierens hinausschienen. Die Älteste war ein munteres Ding, bis zur Ausgelassenheit lebendig, nicht ohne Geist, aber so wie sie nicht fünf Schritte gehen konnte, ohne wenigstens drei Entrechats zu machen, so sprang sie auch im Gespräch mit all ihrem Tun rastlos von einem Dinge zum andern. Ich habe es erlebt, dass sie in weniger als 10 Minuten stickte, las, zeichnete, sang, tanzte, dass sie in einem Moment weinte um den armen Cousin, der in der Schlacht geblieben, und, die bittern Tränen noch in den Augen, in ein hell aufquiekendes Gelächter ausbrach, als die Französin unversehens ihre Tabaksdose über den kleinen Mops ausschüttete, der sofort entsetzlich zu niesen begann, worauf die Alte lamentierte: »Ah, che fatalità! Ah, carino, poverino!« Sie pflegte nämlich mit besagtem Mops nur in italienischer Zunge zu reden, da er aus Padua gebürtig. Und dabei war das Fräulein die lieblichste Blondine, die es geben mag. Und in allen ihren seltsamen Capriccios, voll Anmut und Liebenswürdigkeit, so daß sie überall einen unwiderstehlichen Zauber übte, ohne es zu wollen. Das seltsamste Widerspiel bildete die jüngere Schwester, Adelgunde geheißen. Vergebens ringe ich nach Worten, euch den ganz eigenen, wunderbaren Eindruck zu beschreiben, den das Mädchen auf mich machte, als ich sie zum ersten Male sah. Denkt euch die schönste Gestalt, das wunderherrlichste Antlitz, aber eine Totenblässe liegt auf Lipp und Wangen, und die Gestalt bewegt sich leise, langsam, gemessenen Schrittes, und wenn dann ein halblautes Wort von den kaum geöffneten Lippen ertönt und im weiten Saal verklingt, fühlt man sich von gespenstischen Schauern durchbebt. Ich überwand wohl bald diese Schauer und mußte, als ich das tief in sich gekehrte Mädchen zum Sprechen vermochte, mir selbst gestehen, daß das Seltsame, ja Spukhafte dieser Erscheinung nur im Äußern liege, keineswegs sich aber aus dem Innern heraus offenbare. In dem wenigen, was das Mädchen sprach, zeigte sich ein zarter weiblicher Sinn, ein heller Verstand, ein freundliches Gemüt. Keine Spur irgendeiner Überspannung war zu finden, wiewohl das schmerzliche Lächeln, der tränenschwere Blick wenigstens irgendeinen physischen Krankheitszustand, der auch auf das Gemüt des zarten Kindes feindlich einwirken mußte, vermuten ließ. Sehr sonderbar fiel es mir auf, daß die Familie, selbst die alte Französin nicht ausgeschlossen, beängstet schien, so wie man mit dem Mädchen sprach, und versuchte, das Gespräch zu unterbrechen, sich darin wohl auf gar erzwungene Weise einmischend. Das Seltsamste aber war, dass, so wie es abends 8 Uhr geworden, das Fräulein erst von der Französin, dann von Mutter, Schwester, Vater gemahnt wurde, sich in ihr Zimmer zu begeben, wie man kleine Kinder zu Bett treibt, damit sie nicht übermüden, sondern fein ausschlafen. Die Französin begleitete sie, und so kam es, dass beide niemals das Abendessen, welches um 9 Uhr angerichtet wurde, abwarten durften. Die Obristin, meine Verwunderung wohl bemerkend, warf einmal, um jeder Frage vorzubeugen, leicht hin, dass Adelgunde viel kränkte, dass sie vorzüglich abends um 9 Uhr von Fieberanfällen heimgesucht werde und dass daher der Arzt geraten, sie zu dieser Zeit der unbedingtesten Ruhe zu überlassen. Ich fühlte, dass es noch eine ganz andere Bewandtnis damit haben müsse, ohne irgend Deutliches ahnen zu können. Erst heute erfuhr ich den wahren, entsetzlichen Zusammenhang der Sache und das Ereignis, das den kleinen, glücklichen Familienkreis auf furchtbare Weise zerstört hat. Adelgunde war sonst das blühendste, munterste Kind, das man nur sehen konnte. Ihr 14. Geburtstag wurde gefeiert, eine Menge Gespielinnen waren dazu eingeladen. Die sitzen in dem schönen Boskett des Schlossgartens im Kreis umher und scherzen und lachen und kümmern sich nicht darum, dass immer finstrer und finstrer der Abend heraufzieht, da die lauen Juliuslüfte erquickend wehen und erst jetzt ihre Lust recht aufgeht. In der magischen Dämmerung beginnen sie allerlei seltsame Tänze, indem sie Elfen und andere flinke Spukgeister vorstellen wollen. »Hört«, ruft Adelgunde, als es im Boskett ganz finster geworden, »hört, Kinder, nun will ich euch einmal als die weiße Frau erscheinen, von der unser alter, verstorbener Gärtner so oft erzählt hat. Aber ihr müsst mit mir kommen, bis ans Ende des Gartens, dorthin, wo das alte Gemäuer steht.« Und damit wickelt sie sich in ihren weißen Schal und schwebt leichtfüßig fort durch den Laubengang, und die Mädchen laufen ihr nach in vollem Schäkern und Lachen. Aber kaum ist Adelgunde an das alte, halb eingefallene Gewölbe gekommen, als sie erstarrt, gelähmt an allen Gliedern stehen bleibt. Die Schlossuhr schlägt 9. »Seht ihr nicht«, ruft Adelgunde mit dem dumpfen, hohlen Ton des tiefsten Entsetzens, »seht ihr nicht die Gestalt, die dicht vor mir steht? Jesus, sie streckt die Hand nach mir aus. Seht ihr denn nichts?« Die Kinder sehen nicht das Mindeste, aber alle erfasst Angst und Grauen. Sie rennen fort, bis auf eine, die beherzteste, sich ermutigt, auf Adelgunden zuzuspringen, sie in die Arme fassen will. Aber in dem Augenblick sinkt Adelgunde todähnlich zu Boden. Auf das Mädchens gellendes Angstgeschrei eilt alles aus dem Schloss heran. Man bringt Adelgunde hinein. Sie erwacht endlich aus der Ohnmacht und erzählt, an allen Gliedern zitternd, dass, kaum sei sie vor das Gewölbe getreten, dicht vor ihr eine luftige Gestalt, wie in Nebel gehüllt, gestanden und die Hand nach ihr ausgestreckt habe. Was war natürlicher, als dass man die ganze Erscheinung den wunderbaren Täuschungen des dämmernden Abendlichts zuschrieb? Adelgunde erholte sich in derselben Nacht so ganz und gar von ihrem Schreck, dass man durchaus keine bösen Folgen befürchtete, sondern die ganze Sache für völlig abgetan hielt. Wie ganz anders begab sich alles. Kaum schlägt es den Abend darauf 9 Uhr, als Adelgunde mitten in der Gesellschaft, die sie umgibt, entsetzt aufspringt und ruft, »Da ist es! Da ist es! Seht ihr denn nicht? Dicht vor mir steht es!« »Genug. Seit jenem unglückseligen Abende«, behauptet Adelgunde, »so wie es abends 9 Uhr schlug, dass die Gestalt dicht vor ihr stehe und einige Sekunden weile, ohne dass irgendein Mensch außer ihr auch nur das Mindeste wahrnehmen konnte oder in irgendeiner physischen Empfindung die Nähe eines unbekannten geistigen Prinzips gespürt haben sollte. Nun wurde die arme Adelgunde für wahnsinnig gehalten, und die Familie schämte sich in seltsamer Verkehrtheit dieses Zustandes der Tochter, der Schwester. Daher jene sonderbare Art, sie zu behandeln, deren ich erst erwähnte. Es fehlte nicht an Ärzten und an Mitteln, die das arme Kind von der fixen Idee, wie man die von ihr behauptete Erscheinung zu nennen beliebte, befreien sollte. Aber alles blieb vergebens, und sie bat unter vielen Tränen, man möge sie doch nur in Ruhe lassen. Auch die Gestalt, die in ihren ungewissen, unkenntlichen Zügen an und vor sich selbst gar nichts Schreckliches habe, ihr kein Entsetzen mehr errege, wiewohl es jedesmal nach der Erscheinung ihr zumute sei, als wäre ihr Innerstes mit allen Gedanken hinausgewendet und schwebe körperlos außer ihr selbst umher, wovon sie krank und matt werde. Endlich machte der Obrist die Bekanntschaft eines berühmten Arztes, der in dem Ruf stand, Wahnsinnige auf eine überaus pfiffige Weise zu heilen. Als der Obrist diesem entdeckt hatte, wie es sich mit der armen Adelgunde begebe, lachte er laut auf und meinte, nichts sei leichter als diesen Wahnsinn zu heilen, der bloß in einer überreizten Einbildungskraft seinen Grund finde. Die Idee der Erscheinung des Gespenstes sei mit dem Ausschlagen der 9. Abendstunde so fest verknüpft, dass die innere Kraft des Geistes sie nicht mehr trennen könne, und es käme daher darauf an, diese Trennung von außen her zu bewirken. Es könne aber nun wieder sehr leicht dadurch geschehen, dass man das Fräulein in der Zeit täusche und die 9. Stunde vorübergehen lasse, ohne dass sie es wisse. Wäre dann das Gespenst nicht erschienen, so würde sie selbst ihren Wahn einsehen, und physische Erkräftigungsmittel würden dann die Kur glücklich vollenden. Der unselige Rat wurde ausgeführt. In einer Nacht stellte man sämtliche Uhren im Schlosse, ja selbst die Dorfuhr, deren dumpfe Schläge herabsummten, um eine Stunde zurück, so daß Adelgunde, so wie sie am frühen Morgen erwachte, in der Zeit um eine Stunde irren mußte. Der Abend kam heran. Die kleine Familie war wie gewöhnlich in einem heiter verzierten Eckzimmer versammelt, kein Fremder zugegen. Die Obristin mühte sich, allerlei Lustiges zu erzählen. Der Obrist fing an, wie es seine Art war, wenn er vorzüglich bei Laune, die alte Französin ein wenig aufzuziehen, worin ihm Auguste, das ältere Fräulein, beistand. Man lachte, man war fröhlicher als je. Da schlägt die Wanduhr 8. Es war also die 9. Stunde. Und leichenblaß sinkt Adelgunde in den Lehnsessel zurück. Das Nähzeug entfällt ihren Händen. Dann erhebt sie sich, alle Schauer des Entsetzens im Antlitz, starrt hin in des Zimmers öden Raum, murmelt dumpf und hohl, »Was? Eine Stunde früher? Ha, seht ihr's, seht ihr's? Da steht es dicht vor mir, dicht vor mir!« Alle fahren auf, vom Schrecken erfasst, aber als niemand auch nur das Mindeste gewahrt, ruft der Obrist, »Adelgunde, fasse dich! Es ist nichts, es ist ein Hirngespinst, ein Spiel deiner Einbildungskraft, was dich täuscht. Wir sehen nichts, gar nichts, und müssten wir, ließe sich wirklich dicht vor dir eine Gestalt erschauen, müssten wir sie nicht ebenso gut wahrnehmen als du? Fasse dich, Adelgunde!« O Gott, seufzte Adelgunde, will man mich denn wahnsinnig machen? Seht, da streckt es den weißen Arm lang nach mir aus. Es winkt. Und dann, willenlos, unverwandten starren Blickes, greift nun Adelgunde hinter sich, faßt einen kleinen Teller, der zufällig auf dem Tische steht, reicht ihn vor sich hin in die Luft, lässt ihn los, und der Teller, wie von unsichtbarer Hand getragen, schwebt langsam im Kreise der Anwesenden umher und lässt sich dann leise auf den Tisch nieder. Die Obristin, Auguste lagen in tiefer Ohnmacht, der ein hitziges Nervenfieber folgte. Der Obrist nahm sich mit aller Kraft zusammen, aber man merkte wohl an seinem verstörten Wesen die tiefe feindliche Wirkung jenes unerklärlichen Phänomens. Die alte Französin hatte, auf die Knie gesunken, das Gesicht zur Erde gebeugt, still gebetet. Sie blieb, so wie Adelgunde, frei von allen bösen Folgen. In kurzer Zeit war die Obristin hingerafft. Auguste überstand die Krankheit, aber wünschenswerter war gewiß ihr Tod als ihr jetziger Zustand. Sie, die volle herrliche Jugendlust selbst, wie ich sie erst beschrieben, ist von einem Wahnsinn befallen, der mir wenigstens grauenvoller, entsetzlicher vorkommt als irgendeiner, den jemals eine fixe Idee erzeugte. Sie bildet sich nämlich ein, sie sei jenes unsichtbare, körperlose Gespenst Adelgundens, flieht daher alle Menschen oder hütet sich wenigstens, sobald ein anderer zugegen, zu reden, sich zu bewegen. Kaum wagt sie es zu atmen, denn fest glaubt sie, dass, verrate sie ihre Gegenwart auf diese, jene Weise, jeder vor Entsetzen des Todes sein müsse. Man öffnet ihr die Türe, man setzt ihr Speise hin, dann schlüpft sie verstohlen hinein und heraus, ist ebenso heimlich und so weiter. Kann ein Zustand qualvoller sein? Der Obrist, ganz Gram und Verzweiflung, folgte den Fahnen zum neuen Feldzuge. Er blieb in der siegreichen Schlacht bei W. Merkwürdig, höchst merkwürdig ist es, dass Adelgunde seit jenem verhängnisvollen Abende von dem Phantom befreit ist. Sie pflegt getreulich die kranke Schwester, und ihr steht die alte Französin bei. So wie Silvester mir heute sagte, ist der Oheim der armen Kinder hier, um mit unserem wackern R. über die Kurmethode, die man allenfalls bei Augusten versuchen könne, zu Rate zu gehen. Gebe der Himmel, dass die unwahrscheinliche Rettung möglich. Ende von Eine Spukgeschichte. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 5 von Die Serapionsbrüder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Serapionsbrüder von E.T.A. Hoffmann. Teil 5. Vampirismus. Graf Hippolyt, so begann Cyprian, war zurückgekehrt von langen, weiten Reisen, um das reiche Erbe seines Vaters, der unlängst gestorben, in Besitz zu nehmen. Das Stammschloss lag in der schönsten, anmutigsten Gegend, und die Einkünfte der Güter reichten hin zu den kostspieligsten Verschönerungen. Alles, was derart dem Grafen auf seinen Reisen, vorzüglich in England, als reizend, geschmackvoll, prächtig aufgefallen, sollte nun vor seinen Augen noch einmal entstehen. Handwerker und Künstler, wie sie gerade nötig, fanden sich auf seinen Ruf bei ihm ein, und es begann alsbald der Umbau des Schlosses, die Anlage eines weitläufigen Parks in dem größten Stil, so daß selbst Kirche, Totenacker und Pfarrhaus eingegrenzt wurden und als Partie des künstlichen Waldes erschienen. Alle Arbeiten leitete der Graf, der die dazu nötigen Kenntnisse besaß, selbst. Er widmete sich diesen Beschäftigungen mit Leib und Seele, und so war ein Jahr vergangen, ohne daß es ihm eingefallen, dem Rat eines alten Oheims gemäß in der Residenz sein Licht leuchten zu lassen vor den Augen der Jungfrauen, damit ihm die schönste, beste, edelste zufalle als Gattin. Eben saß er eines Morgens am Zeichentisch, um den Grundriss eines neuen Gebäudes zu entwerfen, als eine alte Baronesse, weitläufige Verwandte seines Vaters, sich anmelden ließ. Hippolyt erinnerte sich, als er den Namen der Baronesse hörte, sogleich, daß sein Vater von dieser Alten immer mit der tiefsten Indignation, ja mit Abscheu gesprochen und manchmal Personen, die sich ihr nähern wollen, gewarnt, sich von ihr fernzuhalten, ohne jemals eine Ursache der Gefahr anzugeben. Befragte man den Grafen näher, so pflegte er zu sagen, es gäbe gewisse Dinge, über die es besser sei, zu schweigen als zu reden. So viel war gewiß, daß in der Residenz dunkle Gerüchte von einem ganz seltsamen und unerhörten Kriminalprozess gingen, in dem die Baronesse befangen, der sie von ihrem Gemahl getrennt, aus ihrem entfernten Wohnort vertrieben und dessen Unterdrückung sie nur der Gnade des Fürsten zu verdanken habe. Sehr unangenehm berührt fühlte sich Hippolyt durch die Annäherung einer Person, die sein Vater verabscheut, waren ihm auch die Gründe dieses Abscheus unbekannt geblieben. Das Recht der Gastfreundschaft, das vorzüglich auf dem Lande gelten mag, gebot ihm indessen, den lästigen Besuch anzunehmen. Niemals hatte eine Person, ohne im Mindesten hässlich zu sein, in ihrer äußern Erscheinung solch einen widerwärtigen Eindruck auf den Grafen gemacht, als eben die Baronesse. Bei dem Eintritt durchbohrte sie den Grafen mit einem glühenden Blick, dann schlug sie die Augen nieder und entschuldigte ihren Besuch in beinahe demütigen Ausdrücken. Sie klagte, daß der Vater des Grafen, von den seltsamsten Vorurteilen befangen, die ihm gegen sie feindlich Gesinnte auf hämische Weise beizubringen gewußt, sie bis in den Tod gehaßt und ihr, unerachtet sie in der bittersten Armut beinahe verschmachtet und sich ihres Standes schämen müssen, niemals auch nur die mindeste Unterstützung zufließen lassen. Endlich, ganz unerwartet in den Besitz einer kleinen Geldsumme gekommen, sei es ihr möglich geworden, die Residenz zu verlassen und in ein entferntes Landstädtchen zu fliehen. Auf dieser Reise habe sie dem Drange nicht widerstehen können, den Sohn eines Mannes zu sehen, den sie seines ungerechten, unversöhnlichen Hasses unerachtet stets hoch verehrt. Es war der rührende Ton der Wahrheit, mit dem die Baronesse sprach, und der Graf fühlte sich um so mehr bewegt, als er, weggewandt von dem widrigen Antlitz der Alten, versunken war in den Anblick des wunderbar lieblichen, anmutigen Wesens, das mit der Baronesse gekommen. Die Baronesse schwieg. Der Graf schien es nicht zu bemerken. Er blieb stumm. Da bat die Baronesse, es ihrer Befangenheit an diesem Orte zu verzeihen, daß sie dem Grafen nicht gleich mit ihrem Eintritt ihre Tochter Aurelie vorgestellt. Nun erst gewann der Graf Worte und beschwor, rot geworden bis an die Augen, in der Verwirrung des liebeentzückten Jünglings der Baronesse, sie möge ihm vergönnen, das gut zu machen, was sein Vater nur aus Mißverstand verschulden können, und vorderhand es sich auf seinem Schlosse gefallen zu lassen. Seinen besten Willen beteuernd, faßte er die Hand der Baronesse, aber das Wort, der Atem stockte ihm, eiskalte Schauer durchbebten sein Innerstes. Er fühlte seine Hand von im Tode erstarrten Fingern umkrallt, und die große, knochendürre Gestalt der Baronesse, die ihn anstarrte mit Augen ohne Sehkraft, schien ihm in den hässlichen bunten Kleidern eine angeputzte Leiche. »O mein Gott, welch ein Ungemach gerade in diesem Augenblick!« So rief Aurelie und klagte dann mit sanfter, herzdurchdringender Stimme, daß ihre arme Mutter zuweilen plötzlich vom Starrkrampf ergriffen werde, daß dieser Zustand aber gewöhnlich ohne Anwendung irgendeines Mittels in ganz kurzer Zeit vorüberzugehen pflege. Mit Mühe machte sich der Graf los von der Baronesse, und alles glühende Leben süßer Liebeslust kam ihm wieder, als er Aureliens Hand faßte und feurig an die Lippen drückte. beinahe zum Mannesalter gereift, fühlte der Graf zum ersten Mal die ganze Gewalt der Leidenschaft. Um so weniger war es ihm möglich, seine Gefühle zu verbergen, und die Art, wie Aurelie dies aufnahm, in hoher kindlicher Liebenswürdigkeit, entzündete in ihm die schönsten Hoffnungen. Wenige Minuten waren vergangen, als die Baronesse aus dem Starrkrampf erwachte und, sich des vorübergegangenen Zustandes völlig unbewusst, den Grafen versicherte, wie sie der Antrag, einige Zeit auf dem Schlosse zu verweilen, hoch ehre und alles Unrecht, das ihr der Vater angetan, mit einem Mal vergessen lasse. So hatte sich nun plötzlich der Hausstand des Grafen verändert, und er mußte glauben, daß ihm eine besondere Gunst des Schicksals, die einzige auf dem ganzen Erdenrund zugeführt, die als heißgeliebte, angebetete Gattin ihm das höchste Glück des irdischen Seins gewähren könne. Das Betragen der alten Baronesse blieb sich gleich. Sie war still, ernst, ja, in sich verschlossen und zeigte, wenn es die Gelegenheit gab, eine milde Gesinnung und ein jeder unschuldigen Lust erschlossenes Herz. Der Graf hatte sich an das in der Tat seltsam gefurchte, totenbleiche Antlitz, an die gespenstische Gestalt der Alten gewöhnt. Er schrieb alles ihrer Kränklichkeit zu, sowie dem Hange zu düsterer Schwärmerei, da sie, wie er von seinen Leuten erfahre, oft nächtliche Spaziergänge machte durch den Park nach dem Kirchhofe zu. Er schämte sich, daß das Vorurteil des Vaters ihn so habe befangen können, und die eindringlichste Ermahnung des alten Oheims, das Gefühl, das ihn ergriffen, zu besiegen und ein Verhältnis aufzugeben, das ihn über kurz oder lang ganz unvermeidlich ins Verderben stürzen werde, verfehlte durchaus ihre Wirkung. Von Aureliens innigster Liebe auf das Lebhafteste überzeugt, bat er um ihre Hand, und man kann denken, mit welcher Freude die Baronesse, die sich, aus tiefer Dürftigkeit gerissen, im Schoße des Glücks sah, diesen Antrag annahm. Die Blässe und jener besondere Zug, der auf einen schweren, innern, unverwindlichen Gram deutet, war verschwunden aus Aureliens Antlitz, und die Seligkeit der Liebe strahlte aus ihren Augen und schimmerte rosig auf ihren Wangen. Am Morgen des Hochzeitstages vereitelte ein erschütternder Zufall die Wünsche des Grafen. Man hatte die Baronesse im Park unfern des Kirchhofs leblos am Boden auf dem Gesicht liegend gefunden und brachte sie nach dem Schlosse, eben als der Graf aufgestanden und im Wonnegefühl des errungenen Glücks hinausschaute. Er glaubte die Baronesse nur von ihrem gewöhnlichen Übel befallen. Alle Mittel, sie wieder zurückzurufen ins Leben, blieben aber vergeblich. Sie war tot. Aurelie überließ sich weniger den Ausbrüchen eines heftigen Schmerzes, als dass sie verstummt, tränenlos durch den Schlag, der sie getroffen, in ihrem innersten Wesen gelähmt schien. Dem Grafen bangte für die Geliebte, und nur leise und behutsam wagte er es, sie an ihr Verhältnis als gänzlich verlassenes Kind zu erinnern, welches erfordere, das Schickliche aufzugeben, um das noch Schicklichere zu tun, nämlich des Todes der Mutter unerachtet, den Hochzeitstag so viel nur möglich zu beschleunigen. Da fiel aber Aurelie dem Grafen in die Arme und rief, indem ihr ein Tränenstrom aus den Augen stürzte, mit schneidender, das Herz durchbohrender Stimme, »Ja, ja, um aller Heiligen, um meiner Seligkeit willen, ja!« Der Graf schrieb diesen Ausbruch innerer Gemütsbewegung dem bitteren Gedanken zu, dass sie verlassen, heimatlos, nun nicht wisse wohin, und auf dem Schlosse zu bleiben, doch der Anstand verbiete. Er sorgte dafür, dass Aurelie eine alte, würdige Matrone zur Gesellschafterin erhielt, bis nach wenigen Wochen aufs Neue der Hochzeitstag herankam, den weiter kein böser Zufall unterbrach, sondern der Hippolyt und Aureliens Glück krönte. Aurelie hatte sich indessen immerwährend in einem gespannten Zustande befunden. Nicht der Schmerz über den Verlust der Mutter, nein, eine innere, namenlose, tötende Angst schien sie rastlos zu verfolgen. Mitten im süßesten Liebesgespräch fuhr sie plötzlich, wie von jähem Schreck erfasst, zum Tode erbleicht auf, schloss den Grafen, indem ihr Tränen aus den Augen quollen, in ihre Arme, als wolle sie sich festhalten, damit eine unsichtbare feindliche Macht sie nicht fortreiße ins Verderben, und rief: »Nein, nimmer, nimmer!« Erst jetzt, da sie verheiratet mit dem Grafen, schien der gespannte Zustand aufgehört, jene innere, entsetzliche Angst, sie verlassen zu haben. Es konnte nicht fehlen, dass der Graf irgendein böses Geheimnis vermutete, von dem Aureliens Inneres verstört, doch hielt er es mit Recht für unzart, Aurelien danach zu fragen, solange ihre Spannung anhielt und sie selbst darüber schwieg. Jetzt wagte er es, leise darauf hinzudeuten, was wohl die Ursache ihrer seltsamen Gemütsstimmung gewesen sein möge. Da versicherte Aurelie, dass es ihr eine Wohltat sei, ihm, dem geliebten Gemahl, jetzt ihr ganzes Herz zu erschließen. Nicht wenig erstaunte der Graf, als er nun erfuhr, dass nur das heillose Treiben der Mutter allen sinnverstörenden Gram über Aurelien gebracht. »Gibt es«, rief Aurelie, »etwas Entsetzlicheres, als die eigene Mutter hassen, verabscheuen zu müssen?« Also war der Vater, der Oheim, von keinem falschen Urteil befangen, und die Baronesse hatte mit durchdachter Heuchelei den Grafen getäuscht. Für eine seiner Ruhe günstige Schickung mußte es nun der Graf halten, daß die böse Mutter an seinem Hochzeitstage gestorben. Er hatte dessen kein Hehl. Aurelie erklärte aber, dass gerade bei dem Tode der Mutter sie sich von düstern, furchtbaren Ahnungen ergriffen gefühlt, dass sie die entsetzliche Angst nicht verwinden könne, die Tote werde erstehen aus dem Grabe und sie hinabreißen aus den Armen des Geliebten in den Abgrund. Aurelie erinnerte sich, so erzählte sie, ganz dunkel aus ihrer früheren Jugendzeit, dass eines Morgens, da sie eben aus dem Schlafe erwacht, ein furchtbarer Tumult im Hause entstanden. Die Türen wurden auf- und zugeworfen, fremde Stimmen riefen durcheinander. Endlich, als es stiller geworden, nahm die Wärterin Aurelien auf den Arm und trug sie in ein großes Zimmer, wo viele Menschen versammelt, in der Mitte auf einem langen Tisch ausgestreckt lag aber der Mann, der oft mit Aurelien gespielt, sie mit Zuckerwerk gefüttert und den sie Papa genannt. Sie streckte die Händchen nach ihm aus und wollte ihn küssen. Die sonst warmen Lippen waren aber eiskalt, und Aurelie brach, selbst wußte sie nicht warum, aus in heftiges Weinen. Die Wärterin brachte sie in ein fremdes Haus, wo sie lange Zeit verweilte, bis endlich eine Frau erschien und sie in einer Kutsche mitnahm. Das war nun ihre Mutter, die bald darauf mit Aurelien nach der Residenz reiste. Aurelie mochte ungefähr 16 Jahre alt sein, als ein Mann bei der Baronesse erschien, den sie mit Freude und Zutraulichkeit empfing, wie einen alten, geliebten Bekannten. Er kam oft und öfter, und bald veränderte sich der Hausstand der Baronesse auf sehr merkliche Weise. Statt dass sie sonst in einem Dachstübchen gewohnt und sich mit armseligen Kleidern und schlechter Kost beholfen, bezog sie jetzt ein hübsches Quartier in der schönsten Gegend der Stadt, schaffte sich prächtige Kleider an, aß und trank mit dem Fremden, der ihr täglicher Tischgast war, vortrefflich und nahm teil an allen öffentlichen Lustbarkeiten, wie sie die Residenz darbot. Nur auf Aurelien hatte diese Verbesserung der Lage ihrer Mutter, die diese offenbar dem Fremden verdankte, gar keinen Einfluss. Sie blieb eingeschlossen in ihrem Zimmer zurück, wenn die Baronesse mit dem Fremden dem Vergnügen zueilte, und mußte so armselig einhergehen als sonst. Der Fremde hatte, unerachtet er wohl beinahe 40 Jahre alt sein mochte, ein sehr frisches, jugendliches Ansehen, war von hoher, schöner Gestalt, und auch sein Antlitz mochte männlich schön genannt werden. Demunerachtet war er Aurelien widrig, weil oft sein Benehmen, schien er sich auch zu einem vornehmen Anstand zwingen zu wollen, linkisch, gemein, pöbelhaft wurde. Die Blicke, womit er aber Aurelien zu betrachten begann, erfüllten sie mit unheimlichem Grauen, ja mit einem Abscheu, dessen Ursache sie sich selbst nicht zu erklären wußte. Nie hatte bisher die Baronesse es der Mühe wert geachtet, Aurelie auch nur ein Wort über den Fremden zu sagen. Jetzt nannte sie Aurelien seinen Namen mit dem Zusatz, daß der Baron steinreich und ein entfernter Verwandter sei. Sie rühmte seine Gestalt, seine Vorzüge und schloß mit der Frage, wie er Aurelien gefalle. Aurelie verschwieg nicht den innern Abscheu, den sie gegen den Fremden hegte. Da blitzte sie aber die Baronesse an mit einem Blick, der ihr tiefen Schreck einjagte, und schalt sie ein dummes, einfältiges Ding. Bald darauf wurde die Baronesse freundlicher gegen Aurelien, als sie es jemals gewesen. Sie erhielt schöne Kleider, reichen, modischen Putz jeder Art, man ließ sie teilnehmen an den öffentlichen Vergnügungen. Der Fremde bemühte sich nun um Aureliens Gunst, auf eine Weise, die ihn nur immer widerwärtiger ihr erscheinen ließ. Tödlich wurde aber ihr zarter, jungfräulicher Sinn berührt, als ein böser Zufall sie geheime Zeugin sein ließ einer empörenden Abscheulichkeit des Fremden und der verderbten Mutter. Als nun einige Tage darauf der Fremde in halbtrunkenem Mut sie auf eine Art in seine Arme schloß, daß die verruchte Absicht keinem Zweifel unterworfen, da gab ihr die Verzweiflung Manneskraft. Sie stieß den Fremden zurück, daß er rücklings überstürzte, entfloh und schloß sich in ihr Zimmer ein. Die Baronesse erklärte Aurelien ganz kalt und bestimmt, daß, da der Fremde ihren ganzen Haushalt bestritte und sie gar keine Lust habe, zurückzukommen in die alte Dürftigkeit, hier jede alberne Ziererei verdrießlich und unnütz sein werde. Aurelie müsse sich dem Willen des Fremden hingeben, der sonst gedroht, sie zu verlassen. Statt auf Aureliens wehmütigstes Flehen, statt auf ihre heißen Tränen zu achten, begann die Alte in frechem Spott laut auflachend über ein Verhältnis, das ihr alle Lust des Lebens erschließen werde, auf eine Art zu sprechen, deren zügellose Abscheulichkeit jedem sittlichen Gefühl Hohn sprach, so daß Aurelie sich davor entsetzte. Sie sah sich verloren, und das einzige Rettungsmittel schien ihr schleunige Flucht. Aurelie hatte sich den Hausschlüssel zu verschaffen gewußt, die wenigen Habseligkeiten, die dringendste Notwendigkeit erforderte, zusammengepackt und schlich nach Mitternacht, als sie die Mutter in tiefem Schlaf glaubte, über den matt erleuchteten Vorsaal. Schon wollte sie leise, leise hinaustreten, als die Haustüre rasselnd aufsprang und es die Treppe hinaufpolterte. Hinein in den Vorsaal, hin zu Aureliens Füßen, stürzte die Baronesse, in einem schlechten, schmutzigen Kittel gekleidet, Brust und Arme entblößt, das greise Haar aufgelöst, wild flatternd. Und dicht hinter ihr her der Fremde, der mit dem gellenden Ruf »Warte, verruchter Satan, höllische Hexe, ich werd dir dein Hochzeitsmahl eintränken«, sie bei den Haaren mitten ins Zimmer schleifte und mit dem dicken Knüttel, den er bei sich trug, auf die grausamste Weise zu misshandeln begann. Die Baronesse stieß ein fürchterliches Angstgeschrei aus. Aurelie, ihrer Sinne kaum mächtig, rief laut durch das geöffnete Fenster nach Hilfe. Es traf sich, dass gerade eine Patrouille bewaffneter Polizei vorbeiging. Diese drang sogleich ins Haus. »Fasst ihn!« rief die Baronesse, sich vor Wut und Schmerz krümmend, den Polizeisoldaten entgegen. »Fasst ihn! Haltet ihn fest! Schaut seinen bloßen Rücken an! Es ist!« Sobald die Baronesse den Namen nannte, jauchzte der Polizeisergeant, der die Patrouille führte, laut auf. »Hoho! Haben wir dich endlich, Urian!« Und damit packten sie den Fremden fest und schleppten ihn, so sehr er sich sträuben mochte, fort. Dem allem, was sich zugetragen unerachtet, hatte die Baronesse Aureliens Absicht doch sehr wohl bemerkt. Sie begnügte sich damit, Aurelie ziemlich unsanft beim Arm zu fassen, sie in ihr Zimmer zu werfen und dieses dann abzuschließen, ohne weiter etwas zu sagen. Andern Morgens war die Baronesse ausgegangen und kam erst am späten Abend wieder, während Aurelie, in ihr Zimmer wie in ein Gefängnis eingeschlossen, niemanden sah und hörte, so daß sie den ganzen Tag zubringen mußte ohne Speise und Trank. Mehrere Tage hintereinander ging das so fort. Oft blickte die Baronesse sie mit zornfunkelnden Augen an, sie schien mit einem Entschluss zu ringen, bis sie an einem Abend Briefe fand, deren Inhalt ihr Freude zu machen schien. »Aber, witzige Kreatur, du bist an allem schuld, aber es ist nun gut, und ich wünsche selbst, dass die fürchterliche Strafe dich nicht treffen mag, die der böse Geist über dich verhängt hatte.« So sprach die Baronesse zu Aurelien, dann wurde sie wieder freundlicher, und Aurelie, die, da nun der abscheuliche Mensch von ihr gewichen, nicht mehr an die Flucht dachte, erhielt auch wieder mehr Freiheit. Einige Zeit war vergangen, als eines Tages, da Aurelie gerade einsam in ihrem Zimmer saß, sich auf der Straße ein großes Geräusch erhob. Das Kammermädchen sprang hinein und berichtete, dass man eben den Sohn des Scharfrichters aus- und vorbeibringe, der wegen Raubmord dort gebrandmarkt und nach dem Zuchthaus gebracht, seinen Wächtern auf dem Transport aber entsprungen sei. Aurelie wankte, ergriffen von banger Ahnung an das Fenster. Sie hatte sich nicht betrogen. Es war der Fremde, der, umringt von zahlreichen Wachen, auf dem Leiterwagen fest angeschlossen vorübergefahren wurde. Man brachte ihn zurück zur Abbüßung seiner Strafe. Der Ohnmacht nahe sank Aurelie zurück in den Lehnsessel, als der furchtbar wilde Blick des Kerls sie traf, als er mit drohender Gebärde die geballte Faust aufhob gegen das Fenster. Immer noch war die Baronesse viel außer dem Hause. Aurelie ließ sie aber jedesmal zurück, und so führte sie von manchen Betrachtungen über ihr Schicksal, über das, was Bedrohliches, ganz unerwartet, plötzlich sie treffen könne, ein trübes, trauriges Leben. Von dem Kammermädchen, das übrigens erst nach jenem nächtlichen Ereignis in das Haus gekommen, und der man nun erst wohl erzählt haben mochte, wie jener Spitzbube mit der Frau Baronesse in vertraulichem Verhältnis gelebt, erfuhr Aurelie, dass man in der Residenz die Frau Baronesse gar sehr bedaure, von einem solchen niederträchtigen Verbrecher auf solche verruchte Weise getäuscht worden zu sein. Aurelie wußte nur zu gut, wie ganz anders sich die Sache verhielt, und unmöglich schien es, dass wenigstens die Polizeisoldaten, welche damals den Menschen im Hause der Baronesse ergriffen, nicht, als diese ihn nannte und den gebrandmarkten Rücken angab, als gewisses Kennzeichen des Verbrechers, von der guten Bekanntschaft der Baronesse mit dem Scharfrichtersohn überzeugt worden sein sollten. Daher äußerte sich denn auch jenes Kammermädchen bisweilen auf zweideutige Weise darüber, was man so hin und her denke, und daß man auch wissen wolle, wie der Gerichtshof strenge Nachforschungen gehalten und sogar die gnädige Frau Baronesse mit Arrest bedroht haben solle, weil der verruchte Scharfrichtersohn gar Seltsames erzählt. Aufs Neue mußte die arme Aurelie der Mutter verworfene Gesinnung darin erkennen, daß es ihr möglich gewesen, nach jenem entsetzlichen Ereignis auch nur noch einen Augenblick in der Residenz zu verweilen. Endlich schien sie gezwungen, den Ort, wo sie sich von schmachvollem, nur zu begründetem Verdacht verfolgt sah, zu verlassen und in eine entfernte Gegend zu fliehen. Auf diese Reise kam sie nun in das Schloss des Grafen, und es geschah, was erzählt worden. Aurelie mußte sich überglücklich, aller bösen Sorgen entronnen fühlen, wie tief entsetzte sie sich aber, als, da sie in diesem seligen Gefühl von der gnadenreichen Schickung des Himmels zur Mutter sprach, diese, Höllenflammen in den Augen, mit gellender Stimme rief: »Du bist mein Unglück, verworfenes, heilloses Geschöpf! Aber mitten in deinem geträumten Glück trifft dich die Rache, wenn mich ein schneller Tod dahinrafft. In den Starrkrampf, den deine Geburt mich kostet, hat die List des Satans...« Hier stockte Aurelie. Sie warf sich an die Brust des Grafen und flehte, ihr es zu erlassen, das Ganze zu wiederholen, was die Baronesse noch ausgesprochen in wahnsinniger Wut. Sie fühlte sich im Innern zermalmt, bedenke sie der fürchterlichen, jede Ahnung des entsetzlichen überbietende Drohung der von bösen Mächten erfassten Mutter. Der Graf tröstete die Gattin, so gut er es vermochte, unerachtet er selbst sich von kaltem Todesschauer durchbebt fühlte. Gestehen mußte er es sich, auch ruhiger geworden, daß die tiefe Abscheulichkeit der Baronesse doch, war sie auch gestorben, einen schwarzen Schatten in sein Leben warf, daß ihm sonnenklar gedünkt. Kurze Zeit war vergangen, als Aurelie sich merklich zu ändern begann. Während die Totenblässe des Antlitz, das ermattete Auge auf Erkrankung zu deuten schien, ließ wieder Aureliens wirres, unstetes, ja scheues Wesen auf irgendein neues Geheimnis schließen, das sie verstörte. Sie floh selbst den Gemahl, schloß sich bald in ihr Zimmer ein, suchte bald die einsamsten Plätze des Parks, und ließ sie sich dann wieder blicken, so zeugten die verweinten Augen, die verzerrten Züge des Antlitzes von irgendeiner entsetzlichen Qual, die sie gelitten. Vergebens mühte sich der Graf, die Ursache von dem Zustande der Gattin zu erforschen, und aus der völligen Trostlosigkeit, in die er endlich verfiel, konnte ihn nur die Vermutung eines berühmten Arztes retten, daß bei der großen Reizbarkeit der Gräfin all die bedrohlichen Erscheinungen eines veränderten Zustandes nur auf eine frohe Hoffnung der beglückten Ehe deuten könnten. Derselbe Arzt erlaubte sich, als er einst mit dem Grafen und der Gräfin bei Tisch saß, allerlei Anspielungen auf jenen vermuteten Zustand guter Hoffnung. Die Gräfin schien alles teilnahmslos zu überhören, doch plötzlich war sie ganz aufmerksam, als der Arzt von den seltsamen Gelüsten zu sprechen begann, die zuweilen Frauen in jenem Zustand fühlten, und denen sie ohne Nachteil ihrer Gesundheit, ja ohne die schädlichste Einwirkung auf das Kind, nicht widerstehen dürften. Die Gräfin überhäufte den Arzt mit Fragen, und dieser wurde nicht müde, aus seiner praktischen Erfahrung die ergötzlichsten, drolligsten Fälle mitzuteilen. »Doch«, sprach er, »hat man auch Beispiele von den abnormsten Gelüsten, durch die Frauen verleitet wurden zu der entsetzlichsten Tat. so hat die Frau eines Schmieds ein solch unwiderstehliches Gelüste nach dem Fleisch ihres Mannes, daß sie nicht eher ruhte, als bis sie ihn einst, da er betrunken nach Hause kam, unvermutet mit einem großen Messer überfiel und so grausam zerfleischte, daß er nach wenigen Stunden den Geist aufgab. Kaum hatte der Arzt diese Worte gesprochen, als die Gräfin ohnmächtig in den Sessel sank und aus den Nervenzufällen, die dann eintraten, nur mit Mühe gerettet werden konnte. Der Arzt sah nun, daß er sehr unvorsichtig gehandelt, im Beisein der nervenschwachen Frau jener fürchterlichen Tat zu erwähnen. Wohltätig schien indessen jene Krise auf den Zustand der Gräfin gewirkt zu haben, denn sie wurde ruhiger, wiewohl bald darauf ein ganz seltsam starres Wesen, ein düsteres Feuer in den Augen und die immer mehr zunehmende Totenfarbe den Geist auf neue, gar quälende Zweifel über den Zustand der Gattin stürzte. Das Unerklärlichste dieses Zustandes der Gräfin lag aber darin, daß sie auch nicht das Mindeste an Speise zu sich nahm, vielmehr gegen alles, vorzüglich aber gegen Fleisch, den unüberwindlichsten Abscheu bewies, so daß sie sich jedes Mal mit den lebhaftesten Zeichen dieses Abscheues vom Tisch entfernen mußte. Die Kunst des Arztes scheiterte. Denn nicht das dringendste, liebevollste Flehen des Grafen, nichts in der Welt konnte die Gräfin vermögen, auch nur einen Tropfen Medizin zu nehmen. Da nun Wochen, Monate vergangen, ohne dass die Gräfin auch nur einen Bissen genossen, da es ein unergründliches Geheimnis, wie sie ihr Leben zu fristen vermochte, so meinte der Arzt, dass hier etwas im Spiele sei, das außer dem Bereich jener getreu menschlichen Wissenschaft liege. Er verließ das Schloss unter irgendeinem Vorwande. Der Graf konnte aber wohl merken, dass der Zustand der Gattin dem bewährten Arzt zu rätselhaft, ja zu unheimlich bedünkt, um länger zu harren und Zeuge einer unergründlichen Krankheit zu sein, ohne Macht zu helfen. Man kann es sich denken, in welche Stimmung dies alles den Grafen versetzen mußte, aber es war dem noch nicht genug. Gerade um diese Zeit nahm ein alter treuer Diener die Gelegenheit wahr, dem Grafen, als er ihn gerade allein fand, zu entdecken, daß die Gräfin jede Nacht das Schloss verlasse und erst beim Anbruch des Tages wiederkehrte. Eiskalt erfaßte es den Grafen. Nun erst dachte er daran, wie ihn seit einiger Zeit jedesmal zur Mitternacht ein ganz unnatürlicher Schlaf überfallen, den er jetzt irgendeinem narkotischen Mittel zuschrieb, das die Gräfin ihm beibringe, um das Schlafzimmer, das sie, vornehmer Sitte entgegen, mit dem Gemahl teilte, unbemerkt verlassen zu können. Die schwärzesten Ahnungen kamen in seine Seele. Er dachte an die teuflische Mutter, deren Sinn vielleicht erst jetzt in der Tochter erwacht, an irgendein abscheuliches, ehebrecherisches Verhältnis, an den verruchten Scharfrichterknecht. Die nächste Nacht sollte ihm das entsetzliche Geheimnis erschließen, das allein die Ursache des unerklärlichen Zustandes der Gattin sein konnte. Die Gräfin pflegte jeden Abend selbst den Tee zu bereiten, den der Graf genoss, und sich dann zu entfernen. Heute nahm er keinen Tropfen, und als er seiner Gewohnheit nach im Bette las, fühlte er keineswegs um Mitternacht die Schlafsucht, die ihn sonst überfallen. Demunerachtet sank er zurück in die Kissen und stellte sich bald, als sei er fest eingeschlafen. Leise, leise verließ nun die Gräfin ihr Lager, trat an das Bett ihres Mannes, leuchtete ihm ins Gesicht und schlüpfte hinaus aus dem Schlafzimmer. Das Herz bebte dem Grafen, er stand auf, warf einen Mantel um und schlich der Gattin nach. Es war eine ganz mondhelle Nacht, so daß der Graf Aureliens in ein weißes Schlafgewand gehüllte Gestalt, unerachtet sie einen beträchtlichen Vorsprung gewonnen, auf das Deutlichste wahrnehmen konnte. Durch den Park nach dem Kirchhofe zu nahm die Gräfin ihren Weg. Dort verschwand sie an der Mauer. Schnell rannte der Graf hinter ihr her, durch die Pforte der Kirchhofsmauer, die er offen fand. Da gewahrte er im hellsten Mondesschimmer dicht vor sich einen Kreis furchtbarer, gespenstischer Gestalten. Alte, halbnackte Weiber mit fliegendem Haar hatten sich niedergekauert auf den Boden, und mitten in diesem Kreise lag der Leichnam eines Menschen, an dem sie zehrten mit Wolfesgier. Aurelie war unter ihnen. Fort stürzte der Graf mit wildem Grausen und rannte besinnungslos, gehetzt von der Todesangst, von dem Entsetzen der Hölle durch die Gänge des Parks, bis er sich am hellen Morgen, im Schweiß gebadet, vor dem Tor des Schlosses wiederfand. Unwillkürlich, ohne einen deutlichen Gedanken fassen zu können, sprang er die Treppe herauf, stürzte durch die Zimmer hinein in das Schlafgemach. Da lag die Gräfin, wie es schien, in sanftem, süßem Schlummer, und der Graf wollte sich überzeugen, daß nur ein abscheuliches Traumbild oder, da er sich der nächtlichen Wanderung bewußt, für die auch der von dem Morgentau durchnäßte Mantel zeugte, vielmehr eine sinnentäuschende Erscheinung ihn zum Tode geängstigt. Ohne der Gräfin Erwachen abzuwarten, verließ er das Zimmer, kleidete sich an und warf sich aufs Pferd. Der Spazierritt an dem schönen Morgen durch duftendes Gesträuch, aus dem heraus muntrer Gesang der erwachten Vögel ihn begrüßte, verscheuchte die furchtbaren Bilder der Nacht. Getröstet und erheitert kehrte er zurück nach dem Schlosse. Als nun aber beide, der Graf und die Gräfin, sich allein zu Tisch gesetzt und diese, da das gekochte Fleisch aufgetragen, mit den Zeichen des tiefsten Abscheues aus dem Zimmer wollte, da trat die Wahrheit dessen, was er in der Nacht geschaut, grässlich vor die Seele des Grafen. In wildem Grimm sprang er auf, rief mit fürchterlicher Stimme: »Verfluchte Ausgebot der Hölle! Ich kenne deinen Abscheu vor des Menschen Speise! Aus den Gräbern zerrst du deine Ätzung, teuflisches Weib!« Doch so wie der Graf diese Worte ausstieß, stürzte die Gräfin laut heulend auf ihn zu und biss ihn mit der Wut der Hyäne in die Brust. Der Graf schleuderte die Rasende von sich zur Erde nieder, und sie gab den Geist auf unter grauenhaften Verzuckungen. Der Graf verfiel in Wahnsinn. Ende von Vampirismus. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 6 von Die Serapionsbrüder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Serapionsbrüder von E.T.A. Hoffmann. Teil 6. Die Bergwerke zu Falun. Abschnitt 1. An einem heitern, sonnenhellen Juliustag hatte sich das Volk zu Göteborg auf der Rede versammelt. Ein reicher Ostindienfahrer, glücklich heimgekehrt aus dem fernen Lande, lag im Klipperhafen vor Anker und ließ die langen Wimpel, die schwedischen Flaggen, lustig hinauswehen in die azurblaue Luft, während Hunderte von Fahrzeugen, Böten, Kähnen, vollgepfropft mit jubelnden Seeleuten, auf den spiegelblanken Wellen der Göta-Elf hin und her schwammen und die Kanonen von Mastuggetorn ihre weithallenden Grüße hinüberdonnerten in das weite Meer. Die Herren von der Ostindischen Kompanie wandelten am Hafen auf und ab und berechneten mit lächelnden Gesichtern den reichen Gewinn, der ihnen geworden, und hatten ihre Herzensfreude daran, wie ihr gewagtes Unternehmen nun mit jedem Jahr mehr und mehr gediehe und das gute Göthaborg im schönsten Handelsflor immer frischer und herrlicher emporblühe. Jeder sah auch deshalb die wackern Herren mit Lust und Vergnügen an und freute sich mit ihnen, denn mit ihrem Gewinn kam ja Saft und Kraft in das rege Leben der ganzen Stadt. Die Besatzung des Ostindienfahrers, wohl an die 150 Mann stark, landete in vielen Böten, die dazu ausgerüstet, und schickten sich an, ihren Hönsning zu halten. So ist nämlich das Fest geheißen, das bei derlei Gelegenheiten von der Schiffmannschaft gefeiert wird und das oft mehrere Tage dauert. Spielleute in wunderlicher bunter Tracht zogen vorauf mit Geigen, Pfeifen, Oboen und Trommeln, die sie wacker rührten, während andere allerlei lustige Lieder dazu absangen. Ihnen folgten die Matrosen zu Paar und Paar, einige mit bunt bebänderten Jacken und Hüten schwangen flatternde Wimpel, andere tanzten und sprangen, und alle jauchzten und jubelten, daß das helle Getöse weit in den Lüften erhallte. So ging der fröhliche Zug fort über die Werfte, durch die Vorstädte bis nach der Hagervorstadt, wo in einem Gästgiffwaregard tapfer geschmaust und gezecht werden sollte. Da floß nun das schönste Öl in Strömen, und Bumper auf Bumper wurde geleert. Wie es nun bei Seeleuten, die heimkehren von weiter Reise, nicht anders der Fall ist, allerlei schmucke Dirnen gesellten sich alsbald zu ihnen. Der Tanz begann, und wilder wurde die Lust und lauter und toller der Jubel. Nur ein einziger Seemann, ein schlanker, hübscher Mensch, kaum mocht er 20 Jahre alt sein, hatte sich fortgeschlichen aus dem Getümmel und draußen einsam hingesetzt auf die Bank, die neben der Tür des Schenkhauses stand. Ein paar Matrosen traten zu ihm, und einer von ihnen rief laut auflachend: »Elis Fröbom, Elis Fröbom! Bist du mal wieder ein recht trauriger Narr geworden und vertrödelst hier die schöne Zeit mit dummen Gedanken? Hör, Elis, wenn du von unserem Hönsning wegbleibst, so bleib lieber auch weg vom Schiff. Ein ordentlicher, tüchtiger Seemann wird doch so aus dir niemals werden. Mut hast du zwar genug, und tapfer bist du auch in der Gefahr, aber saufen kannst du gar nicht und behältst lieber die Dukaten in der Tasche, als sie hier gastlich den Landratten zuzuwerfen. Trink, Bursche, oder der Seeteufel Necker, der ganze Troll soll dir über den Hals kommen.« Elis Fröbom sprang hastig von der Bank auf, schaute den Matrosen an mit glühendem Blick, nahm den mit Branntwein bis an den Rand gefüllten Becher und leerte ihn mit einem Zuge. Dann sprach er: »Siehst du, Joens, dass ich saufen kann wie einer von euch, und ob ich ein tüchtiger Seemann bin, mag der Kapitän entscheiden. Aber nun halt dein Lästermaul und schier dich fort. Mir ist eure wilde Tollheit zuwider. Was ich hier draußen treibe, das geht dich nichts an.« »Nun, nun«, erwiderte Joens, »ich weiß es ja, du bist ein Neriker von Geburt. Die sind alle trübe und traurig und haben keine rechte Lust am wackern Seemannsleben. Wart nur, Elis, ich werd dir jemand herausschicken, du sollst bald weggebracht werden von der verhexten Bank, an die dich der Necken genagelt hat.« Nicht lange dauerte es, so trat ein gar feines, schmuckes Mädchen aus der Tür des Gästgiffwaregard und setzte sich hin neben dem trübsinnigen Elis, der sich wieder, verstummt und in sich gekehrt, auf die Bank niedergelassen hatte. Man sah es dem Putz, dem ganzen Wesen der Dirne wohl an, daß sie sich leider böser Lust geopfert, doch noch hatte das wilde Leben nicht seine zerstörende Macht geübt in den wunderlieblichen, sanften Zügen ihres holden Antlitzes. Keine Spur von zurückstoßender Frechheit, nein, eine stille, sehnsüchtige Trauer lag in dem Blick der dunklen Augen. »Elis, wollt ihr denn gar keinen Teil nehmen an der Freude eurer Kameraden?

daß er mit ihr unter einem Dache wohnen werde, das erfüllte ihn mit Wonne und Entzücken. Er gab den süßesten Hoffnungen Raum. Pehrson Dahlsjö tat den Bergleuten kund, wie sich eben ein junger Knappe zum Bergdienst bei ihm gemeldet, und stellte ihnen den Elis Fröbom vor. Alle schauten wohlgefällig auf den rüstigen Jüngling und meinten, mit seinem schlanken, kräftigen Gliederbau sei er ganz zum Bergmann geboren, und an Fleiß und Frömmigkeit werd es ihm gewiß auch nicht fehlen. Einer von den Bergleuten, schon in Jahren, näherte sich und schüttelte ihm treuherzig die Hand, indem er sagte, daß er der Obersteiger in der Kuxe Pehrson Dahlsjös sei und daß er sich recht angelegen sein lassen werde, ihn sorglich in allem zu unterrichten, was ihm zu wissen nötig. Elis mußte sich zu ihm setzen, und sogleich begann der Alte beim Kruge Äl weitläufig über die erste Arbeit der Knappen zu sprechen. Dem Elis kam wieder der alte Bergmann aus Göteborg in den Sinn, und auf besondere Weise wußte er beinahe alles, was er ihm gesagt, zu wiederholen. »Ei«, rief der Obersteiger voll Erstaunen, »Elis Fröbom, wo habt ihr denn die schönen Kenntnisse her? Nun, da kann es euch ja gar nicht fehlen. Ihr müsst in kurzer Zeit der tüchtigste Knappe in der Zeche sein.« Die schöne Ulla, unter den Gästen auf- und abwandelnd und sie bewirtend, nickte oft freundlich dem Elis zu und munterte ihn auf, recht froh zu sein. Nun sei er, sprach sie, ja nicht mehr fremd, sondern gehöre ins Haus und nicht mehr das trügerische Meer, nein, Falun mit seinen reichen Bergen sei seine Heimat. Ein ganzer Himmel voll Wonne und Seligkeit tat sich dem Jüngling auf bei Ullas Worten. Man merkte es wohl, daß Ulla gern bei ihm weilte, und auch Pehrson Dahlsjö betrachtete ihn in seinem stillen, ernsten Wesen mit sichtlichem Wohlgefallen. Das Herz wollte dem Elis doch mächtig schlagen, als er wieder bei dem rauchenden Höllenschlunde stand und, eingehüllt in die Bergmannstracht, die schweren, mit Eisen beschlagenen Dahlkarlschuhe an den Füßen, mit dem Steiger hinabfuhr in den tiefen Schacht. Bald wollten heiße Dämpfe, die sich auf seine Brust legten, ihn ersticken, bald flackerten die Grubenlichter von dem schneidenden, kalten Luftzuge, der die Abgründe durchströmte. Immer tiefer und tiefer ging es hinab, zuletzt auf kaum ein Fuß breiter eiserner Leiter, und Elis Fröbom merkte wohl, daß alle Geschicklichkeit, die er als Seemann im Klettern erworben, ihm hier nichts helfen könne. Endlich standen sie in der tiefsten Teufe, und der Steiger gab dem Elis die Arbeit an, die er hier verrichten sollte. Elis gedachte der holden Ulla, wie ein leuchtender Engel sah er ihre Gestalt über sich schweben und vergaß allen Schrecken des Abgrundes, alle Beschwerden der mühseligen Arbeit. Es stand nun einmal fest in seiner Seele, daß nur dann, wenn er sich bei Pehrson Dahlsjö mit aller Macht des Gemüts, mit aller Anstrengung, die nur der Körper dulden wollte, dem Bergbau ergebe, vielleicht dereinst die süßesten Hoffnungen erfüllt werden können, und so geschah es, daß er in unglaublich kurzer Zeit es dem geübtesten Bergmann in der Arbeit gleichtat. Mit jedem Tage gewann der wackere Pehrson Dahlsjö den fleißigen, frommen Jüngling mehr lieb und sagte es ihm öfters unverhohlen, daß er in ihm nicht sowohl einen tüchtigen Knappen als einen geliebten Sohn gewonnen. Auch Ullas innige Zuneigung tat sich mehr und mehr kund. Oft, wenn Elis zur Arbeit ging und irgend Gefährliches im Werke war, bat, beschwor sie ihn, die hellen Tränen in den Augen, doch nur ja, sich vor jedem Unglück zu hüten. Und wenn er dann zurückkam, sprang sie ihm freudig entgegen und hatte immer das beste Äl zur Hand oder sonst ein gutes Gericht bereit, ihn zu erquicken. Das Herz bebte dem Elis vor Freude, als Pehrson Dahlsjö einmal zu ihm sprach, daß, da er ohne dies ein gutes Stück Geld mitgebracht, es bei seinem Fleiß, bei seiner Sparsamkeit, ihm gar nicht fehlen könne,

nicht zu Ulla, die, von geheimer Ahnung ergriffen, in den Geliebten drang, ihr doch nur zu sagen, was ihm denn Entsetzliches begegnet, das ihn ganz von ihr hinwegreiße. Dem Elis wollte die Brust zerspringen. Vergebens rang er danach, der Geliebten von dem wunderbaren Gesicht, das sich ihm in der Teufe aufgetan, zu erzählen. Es war, als schlösse ihm eine unbekannte Macht mit Gewalt den Mund, als schaue aus seinem Innern heraus das furchtbare Antlitz der Königin, und nenne er ihren Namen, so würde, wie bei dem Anblick des entsetzlichen Medusenhaupts, sich alles um ihn her versteinern zum düstern schwarzen Geklüfte. Alle Herrlichkeit, die ihn unten in der Teufe mit der höchsten Wonne erfüllt, erschien ihm jetzt wie eine Hölle voll trostloser Qual, trügerisch ausgeschmückt zur verderblichsten Verlockung. Pehrson Dahlsjö gebot, dass Elis Fröbom einige Tage hindurch daheim bleiben solle, um sich ganz von der Krankheit zu erholen, in die er gefallen schien. In dieser Zeit verscheuchte Ullas Liebe, die nun hell und klar aus ihrem kindlichen, frommen Herzen ausströmte, das Andenken an die verhängnisvollen Abenteuer im Schacht. Elis lebte ganz auf in Wonne und Freude und glaubte an sein Glück, das wohl keine böse Macht mehr zerstören könne. Als er wieder hinabfuhr in den Schacht, kam ihm in der Teufe alles ganz anders vor wie sonst. Die herrlichsten Gänge lagen offen ihm vor Augen. Er arbeitete mit doppeltem Eifer, er vergaß alles, er mußte sich, auf die Oberfläche hinaufgestiegen, auf Pehrson Dahlsjö, ja, auf seine Ulla besinnen. Er fühlte sich wie in zwei Hälften geteilt. Es war ihm, als steige sein besseres, sein eigentliches Ich hinab in den Mittelpunkt der Erdkugel und ruhe aus in den Armen der Königin, während er in Falun sein düsteres Lager suche. Sprach Ulla mit ihm von ihrer Liebe und wie sie so glücklich miteinander leben würden, so begann er von der Pracht der Teufen zu reden, von den unermeßlich reichen Schätzen, die dort verborgen lägen, und verwirrte sich dabei in solch wunderliche, unverständliche Reden, daß Angst und Beklommenheit das arme Kind ergriffen und sie gar nicht wußte, wie Elis sich auf einmal so in seinem ganzen Wesen geändert. Dem Steiger, Pehrson Dahlsjö selbst, verkündete Elis unaufhörlich in voller Lust, wie er die reichhaltigsten Adern, die herrlichsten Trappgänge entdeckt, und wenn sie dann nichts fanden als taubes Gestein, so lachte er höhnisch und meinte, freilich verstehe er nur allein die geheimen Zeichen, die bedeutungsvolle Schrift, die die Hand der Königin selbst hineingrabe in das Steingeklüft, und genug sei es auch eigentlich, die Zeichen zu verstehen, ohne das, was sie verkündete, zutage zu fördern. Wehmütig blickte der alte Steiger den Jüngling an, der mit wild funkelndem Blick von dem glanzvollen Paradiese sprach, das im tiefsten Schoß der Erde aufleuchte. »Ach, Herr«, lispelte der alte Pehrson Dahlsjö leise ins Ohr, »ach, Herr, dem armen Jungen hat's der böse Torben angetan.« »Glaubt«, erwiderte Pehrson Dahlsjö, »glaubt nicht an solche Bergmannsmärlein, Alter. Dem tiefsinnigen Neriker hat die Liebe den Kopf verrückt. Das ist alles. Lasst nur erst die Hochzeit vorüber sein. Dann wird sich's schon geben mit den Trappgängen und Schätzen und dem ganzen unterirdischen Paradiese.« Der von Pehrson Dahlsjö bestimmte Hochzeitstag kam endlich heran. Schon einige Tage vorher war Elis Fröbom stiller, ernster, in sich gekehrter gewesen als jemals.

die Bergwerke zu Falun. Ende von Die Serapionsbrüder. Gelesen von Hokuspokus.